Ja, wir sind live, alles klar. Also, hallo und willkommen zu unserem Weltraumaffen-Sonder-Livestream. Heute mit dem Thema Con-Leaks. Um dieses Thema vielleicht ein bisschen verständlicher für die Leute zu machen, holen wir am Anfang des Streams jetzt noch ein bisschen weit aus. Und zwar geht es im Endeffekt eigentlich nochmal wieder um Gamergate. Wir hatten vor ewiger Zeit mal gesagt, so von Gamergate trennen wir uns jetzt so ein bisschen. Falls es mal wieder interessant wird, kann man nochmal drüber berichten. Aber wir haben nicht mehr den Fokus so darauf. Jetzt ist wieder was sehr Interessantes passiert. Eigentlich etwas, wenn man ein Gamergater wie ich war oder wie der Gamergateblog.de und der Emil hier, beziehungsweise noch sind, dann ist es fast schon eine Herzensangelegenheit, dass man über die Con-Leaks spricht. Aber ich habe schon gesagt, wir holen am Anfang noch ein bisschen weiter aus, erklären vielleicht nochmal kurz, woher dieses Gamergate kommt, was es damit auf sich hat. Und ja, ich weiß nicht, wenn ihr nicht möchtet, würde ich das nochmal kurz machen. Joa. Gamergate ist eine Hassgruppe, die sich gebildet hat, um Frauen zu beleidigen im Internet, habe ich gelesen, auf Bento. Ja, gut, dann bist du ja eigentlich schon voll informiert und wir können gleich zu den Con-Leaks übergehen. Nein. Okay, ich erzähle mal meine Version, falls es okay ist. Ja. Das Ganze angefangen hat mit dem Burgers and Fries Miniskandal. Der betrug sich, also der fand statt im August 2014 und es ging da um den Zoe-Post, der legendäre Zoe-Post. Und zwar war das halt ein Blog-Eintrag von Aaron Gioni, der über seine Ex-Freundin Zoe Quinn geschrieben hat. Es war ein sehr langer, informativer Blog-Eintrag und er hat halt eben die ganzen Machenschaften und den Charakter dieser Frau Quinn offengelegt. Und es ging darum aber auch um Indie-Spieleentwickler, mit denen diese Frau Quinn ein Verhältnis hatte. Und das war dann der Anlass dafür, dass ja Gamergate entstand. Denn die Verwicklung zwischen Frau Quinn und den Spieleentwicklern hatte auch was mit mangelnder Transparenz zu tun, mit Spieleseiten, für die ihre Bekanntschaften schrieben. Und Gamergate hat sich das eben angesehen und gesagt, wow, also in der Spieleindustrie gibt es kaum Transparenz, die Leute schreiben, was sie wollen, die Leute, also da herrscht eine unglaubliche Vetternwirtschaft und das finden wir total unethisch. Und deswegen hat sich diese Bewegung größtenteils, zumindest nach meinem Eindruck, der Ethik im Spielejournalismus zuerst zugewandt und nachdem das Ganze an Fahrt aufnahm, immer größer wurde und irgendwann mal in den Rahmen sprengte, ging es dann eigentlich, würde ich jetzt mal fast sagen, um Ethik im Journalismus insgesamt. Denn jeder, der sich ein bisschen mit Gamergate befassen möchte und das mal googelt, der wird auf jeden Fall eine Menge an Artikeln finden, wo es dann halt eben heißt, so ja, Gamergate-Supporter, das sind Frauenhasser und die möchten Sexismus in Spielen, möchten Frauen halt nur als Objekte, als Dekoration und die sind total fies und belästigen Spieleentwicklerinnen und doxen und sind Terroristen. Also unfassbar viel Unsinn und im Mittelpunkt des Burgers and Fries stand halt diese Frau Zoe Quinn. Bei Gamergate war sie nicht mehr so wichtig. Ab und zu hat sie noch mal eine Rolle gespielt. Zum Beispiel, da war sie bei der UN, hat was gegen Hate Speech machen wollen im Internet. Da gibt es in Deutschland ja momentan auch eine sehr interessante Debatte. Und hat da Gamergate als negatives Beispiel angeführt und sich so dann auch wieder in den Fokus von Gamergatern immer mal wieder rein positioniert. Man darf auch nicht vergessen, dass sie versucht hat, die ganze Sache auch für ihre eigene Publicity auszunutzen. Sie hat ja damals zusammen mit ihrer Kollegin Maya Kramer zum Beispiel T-Shirts drucken lassen, auf denen Cuties Killing Video Games stand und hat auch für diverse Fotos posiert, unter anderem mit einem Pokal dafür, dass sie Gamergate angeblich von 4chan vertrieben habe und so weiter und so fort. Also die Frau hat ja nicht. Die hat nicht das arme Opfer nur gespielt auf der einen Seite, sondern hat mit der anderen Hand halt den Benzinkanister ins Feuer geleert. Ja, das darf man nicht vergessen. Also interessant war auch, dass bevor es den kleineren Skandal um Zoe Quinn gab, dass halt auch so Geschichten veröffentlicht worden sind in der Spiele-Journalistenpresse, wo dann eine Freundin von einer Bekannten behauptet hat, dass sie vergewaltigt worden ist von einem Spieleentwickler und dass dann darüber ein Artikel erschienen ist und die angeblich Vergewaltigte wollte nicht, dass der Artikel erscheint. Und man hat dann auch die Bekannte nicht erwähnt. Die Bekannte hat es einfach überinterpretiert, dass das sozusagen ein unangenehmer Kuss war. Und so eine Geschichte war, es wert sozusagen in der Spielepresse erwähnt zu werden. Und als dann Eron Joni, ich habe Probleme, seinen Namen ordentlich auszusprechen, aber als er sozusagen seinen Zoe-Post geschrieben hat, hat er eigentlich davon erzählt, wie er missbraucht worden ist, emotional von der Frau, und wollte eigentlich nur andere Menschen davor warnen. Und dann ist sozusagen ihre Clique mit aktiv geworden, um ihn zu bekämpfen. Und die Videospielpresse, die hat halt dann, nachdem der Skandal halt sozusagen um Zoe Quinn eigentlich schon wieder am Abflauen war, eine Artikelserie rausgehauen, wo sie gesagt haben, ja, die Gamer-Identität, die ist tot. Also sozusagen, dass es Gamer im klassischen Sinne nicht mehr gibt und dass da Videospiele jetzt dann irgendwie so wie Filme werden. Jeder schaut Filme, aber niemand ist so ein Cineatast, der dann so den Kamera-Angle kritisieren kann und sagt, ah, das ist eine viel bessere Kamera oder so. Also jemand, der sich wirklich dafür interessiert, dass diese Identität, dass die aufgegeben wird. Und die Presse hat sich dann bemüht, sozusagen Kritik an einer Artikelserie, die erschienen ist, wovon die meisten Leute, die Artikel drüber geschrieben haben, auch auf einer privaten Mailingliste waren, die sich sozusagen hinter den Kulissen ein bisschen organisiert haben, nicht unbedingt generell mit einem Litmus-Test, aber schon so eher ein bisschen liberal, ein bisschen progressiv, ein bisschen Feminismus, dann war es einfach in die Liste reinzukommen und das ist dann alles rausgekommen und die Presse hat irgendwie alles auf Zoe bezogen, dass das eigentlich alles nur mit Zoe zu tun hat, aber im Grunde war eigentlich sozusagen Zoe der letzte Tropfen in ein Fass von Journalismus, der einfach das Wort Journalismus nicht mehr verträgt, weil er das Wort in den Schmutz zieht, weil einfach so ein gewisses Minimumstandard an, du schreibst nicht über deine Freunde, mit denen du in der WG bist, du einfach so ein gewisses Mindestmaß an Journalismus einfach in der Spieleszene nicht mehr vorhanden ist und die Gamer hätten das gerne geändert haben wollen und im Grunde hat dann die Videospielpresse eine Debatte angeführt, dass Videospiele mehr Feminismus brauchen. Videospielspieler, Gamer haben eine Debatte darüber geführt, dass man mehr ethischen Journalismus braucht und sozusagen die Medien haben sich mit Feminismus beschäftigt. Manche Gamer haben sich zwar auch mit Feminismus beschäftigt, wollten aber im Grunde einfach nur ein Medium, was einfach so einen journalistischen Mindeststandard hat. Und die Zoe Quinn, die hat während dem Skandal eine Selbsthilfegruppe dann sozusagen gegründet, weil die Gamer nicht aufgehört haben, Journalisten anzuprangern wegen unethischem Verhalten, sie das aber uninterpretiert hat, dass die ja alle nur irgendwie über ihren Skandal immer noch sprechen wollen und hat dann ein Con-Netzwerk gegründet, so eine Selbsthilfegruppe, wo man Opfern von Internetgewalt zu Hilfe kommt. Und ich möchte das in keinster Weise bestreiten, dass sie wahrscheinlich Anrufe nach Hause bekommen hat und irgendwelche Belästigungen erfahren hat, definitiv. Sowas passiert einfach, wenn viel Aufmerksamkeit auf eine Person gerichtet wird, passiert sowas immer. Also kommt gar nicht drauf an, warum du in die Presse kommst. Viel Presse bedeutet, dass du auch Drohanrufe wegen irgendwelchen dämlichen Gründen bekommst. Da gab es einen Typen in den USA, der ist jeden Tag 20 Kilometer zur Arbeit gelaufen, der ist dadurch in die Presse gekommen, der hat ein Auto geschenkt bekommen und der hat Morddrohungen bekommen. Also einfach nur Presse heißt Belästigung. Und mit ihrer Con-Netzwerk-Hilfegruppe hat sich sozusagen die Bewegung von Gamergate, die gerne einen besseren Journalismus hätten, in den Schmutz gezogen und meinte, die wollen immer noch nur Frauen belästigen und die tun sich organisieren, damit Leute gefeuert werden, damit Leute entlassen werden. Und die Conleaks drehen sich darum, dass sozusagen die Anschuldigung, die das Con-Netzwerk an Gamergate hat, dass die halt fürs das Con-Netzwerk selber wahr ist. Und in den Con-Leaks sieht man einfach, wie eine Selbsthilfegruppe, die nach außen als Selbsthilfegruppe getarnt ist, eigentlich organisiertes, also organisierte Belästigung macht. Leute versucht von ihrem Arbeitsplatz, also dass die Leute entlassen werden, dass private Informationen im Internet veröffentlicht werden, und bis zum heutigen Tag feiert eigentlich sozusagen die Presse, die Videospielpresse, aber auch die normale Presse eigentlich Zoe Quinn als so eine Art, ja, als eine Heldin, die gegen das Internet angekämpft hat und zurückgekämpft hat. Aber im Endeffekt ist es halt einfach nur, ich weiß nicht, ein bisschen soziopathisch, psychopathisch. Ich will nicht zu viel auf sie interpretieren, weil dahinter auch eine Clique steht. Wenn du dann viele Leute hast, die in einen Korruptionsskandal auch verwickelt sind, dann geht in vielen Leuten sozusagen der Hut hoch. Jeder will, dass er sein Netzwerk, was er sich in der Industrie, in der Branche erarbeitet hat, das wollen sie auch nicht aufgeben, damit ja auch Geld zusammenhängt. Deswegen tun einfach sehr viele Leute sie verteidigen und ihr helfen. Im Grunde dreht sich Gamergate gar nicht mehr um sie, sondern mehr eigentlich um den Kampf von Gamern mit ihrer eigenen Presse, mit der Videospielpresse und mit der generellen Presse, die anscheinend so wenig von Videospielen oder von Internetkultur versteht, dass in den Skandal von Gamergate involvierte Journalisten es geschafft haben, ein Narrativ in die internationale Presse zu bringen, zum Guardian zu bringen, zu Washington Post zu bringen, der sehr schwer zu korrigieren ist. Und der Narrativ ist einfach, Gamergate ist eine reine Frauenhassgruppe, die Sexismusförderung betreibt und die einfach nur Leute belästigen. Und das ist einfach per Definition nicht wahr. Also du kannst es so nicht schreiben, das ist nichts anderes wie Populismus. Wie wenn du sagst, alle Muslime vergewaltigen, alle Deutsche sind Nazis und alle Amerikaner sind Imperialisten. So einfach geht's einfach nicht. Genauso sind nicht alle Gamergater Leute, die andere Leute belästigen, und auch Anti-Gamergate sind auch nicht alles Leute, die moralisch absolut fragwürdig sind. Wobei die auch schon einen sehr hohen Anteil haben von Leuten, die sehr merkwürdig sind. Ich mache jetzt hier mal so ein bisschen den Zuschauer und frage mal, was ist denn da, was für ein Umfang ist das denn und wo kommt das Material denn her? Weiß man da irgendwas? Also? Ja, also es ist nicht bekannt, wo das Material, also diese Leaks herkamen. Es ist allerdings bekannt, dass halt bevor die Leaks auf sogenannten Free Speech Plattformen, wie zum Beispiel 8chan, 4chan, Reddit oder Vought, veröffentlicht wurden, dass da versucht wurde, Journalisten anzuschreiben mit einem eigens aufbereiteten Paket. Ja, also dieses Paket beinhaltete zum Beispiel eine PowerPoint-Präsentation, kurz und knapp, ausgewählte Textstellen aus diesen Leaks und dazu halt eben Erklärungen, in welchem Kontext sich jetzt dieses Gespräch stattfindet. Meine Vermutung ist, dass halt da versucht wurde, auch die Presse gezielt mit einzubeziehen. Ich kann mich da noch an den, wie hieß der Herr noch von der SPJ? Du weißt, wen ich meine, der mit Gamergate agiert hatte. Ja. Ja, auf jeden Fall, der hatte. Koretzki, genau. Der hatte Gamergate dann empfohlen, dass, wenn man etwas hat, was man möchte, über das die Presse berichtet, dass man denen das möglichst zufüttert, möglichst vorarbeitet, damit die dann halt einfach es, ja, vorkaut, damit die es einfach haben, einen Artikel nachher darüber zu schreiben. Wie gesagt, die Quelle ist anonym und da nicht viele, oder ich glaube gar keine Artikel bisher dazu erschienen sind, auf den Seiten, wo schon mal über Gamergate geschrieben wurde, landete das Ganze nachher auf den Imageboards und auf 8chan habe dann zum Beispiel ich davon erfahren und viele Leute haben dann wahrscheinlich auf Twitter das erste Mal davon gehört. Ja, Kotaku in Action hat sich natürlich auch gleich drauf gestürzt, die üblichen Plattformen, auf denen Gamergate sich immer wieder zusammenfindet, wenn es wieder mal irgendwo ein Happening gibt. Ja. Und das ist ja ein ziemlich großes Happening, 50.000 Worte, also ein Skype, ein kompletter Skype-Chat über ein paar Tage. Das war so um Weihnachten 2014 rum, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also quasi als Gamergate im vollen Gange war? Genau. Also von Weihnachten bis Silvester so ungefähr, was auch so ein bisschen bezeichnet ist, wenn man sieht, dass halt diese ganzen Leute offensichtlich von Weihnachten bis Silvester nichts anderes zu tun hatten, als hinter ihren Rechnern zu kauern. und zu versuchen, irgendwen zu schaden im Endeffekt, ob das jetzt, da wurden verschiedene Kampagnen diskutiert, zum Beispiel gegen den Mike Cernovich, das ist ein rechtskonservativer Anwalt aus den USA, der auch ziemlich kontrovers ist, aber eigentlich immer soweit auf dem Boden der rechtlichen Grenzen bleibt. Ja. Aber trotzdem kann man ja versuchen, den irgendwie kaputt zu machen, wenn man es schafft. Ja. Milo Yiannopoulos war natürlich Thema und so weiter und so fort. Also wenn man zu Weihnachten nichts anderes hat, als zu versuchen, die Existenz anderer Menschen, mit denen man Meinungsunterschiede hat, zu zerstören, dann muss man schon eine ziemlich arme Wurst sein. Nein, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, bitte. Also ich meine, was ich jetzt da bemerkenswert finde, ist nicht, dass es irgendwie an Weihnachten stattfand, sondern eigentlich wirklich, wie ich schon gerade gesagt habe, als Gamergate in vollem Gange war, als quasi alle Seiten darüber berichtet haben, wie die arme Zoe Quinn harassed wird, wie sie belästigt wird, wie die Leute hinter ihr her sind und ihr das Leben schwerer machen. Ja, und sie quasi absolut gegen das Narrativ, was zu dem damaligen Zeitpunkt vorherrschte, sich eigentlich verhalten hat. Ja. Ja. Und das ist ja wirklich das, was einen so baff macht, wenn man durch diese Con-Leaks durchgeht. Ja. Ja, das ist praktisch so, was den Kriminellen von jemandem trennt, der aus Versehen was Unrechtes tut. Ja. Also ja. Das ist doppelgesichtig, janusköpfig ist das halt. Auf der einen Seite, oh Gott, mir geht's so schlimm, ich musste mein Haus verlassen, wo es ja auch diesen schönen Tweet gibt, wo sie schon im August ankündigt, sie würde Ende 2014 für 3 Monate nach Europa fahren, yippie, und dann gegenüber der Presse erzählt hat, nein, ich war so ängstlich, ich musste von zu Hause weg. Letztens hat auch noch irgendwer geschrieben, oder wo war, nee, die Bild war es, dieser alte Bildartikel von 2014, wo stand, sie wäre sogar in Schutzhaft genommen worden. Also, und währenddessen sitzt sie in Wirklichkeit mit ihren Freunden im Internet und macht sich lustig oder versucht wirklich auch Leuten zu schaden. Ne? Und das Ding ist halt, dass du auch in den Leaks tritt es halt immer wieder auf, dass auch sehr kleine Leute belästigt worden sind. Also, wenn sich dann jemand unter dem Hashtag Gamergate beteiligt hat an der Debatte und dann meinte, schaut mal her, das ist ein Artikel, hier herrscht ein Konflikt, Conflict of Interest, also hier ist einfach das gegeben, dass der Journalist wahrscheinlich einen Bias hat und dass dann die Person dafür die persönlichen Daten im Internet verbreitet werden und mal den Arbeitgeber kontaktiert, in der Hoffnung, dass dann einfach jemand das nicht mehr herausstellt, wenn ein Journalist sich einfach Scheiße ins Gesicht schmiert und dann rumrennt und sagt, ah, hier riecht's überall nach Sexismus, es stinkt überall. Das ist eigentlich das, was passiert ist, weil im Journalismus hängt vieles im Argen, auch zum Teil deswegen, weil da immer weniger Geld vorhanden ist. Aber dass sozusagen die Kritik an den Journalisten abgeschmettert worden ist mit der Behauptung, das sind alles nur Sexisten, ist eigentlich, also mehr Frauenhass theoretisch geht doch nicht, wenn du eine Arbeit machst, die schlecht ist und dann sagst, jeder, der das kritisiert, hasst Frauen. Also das ist ekelhaft, da geht es eigentlich nicht. Und dann steht in den Leaks auch noch einfach das Verhalten, also das Verhalten, was an den Tag gelegt worden ist, ist einfach derart fragwürdig, dass man sich an den Kopf fassen muss, dass die Journalisten, die damals darüber berichtet haben und auch die normale Presse, nicht nur die Videospielpresse, die sehr ausführlich darüber berichtet haben. Ich meine, der Wikipedia-Artikel hat mehr Referenzen wie der Holocaust. Also ernsthaft, wollt ihr mich verarschen? Und in den Leaks steht drin, dass man einen Editor von Wikipedia hatte, also man hatte einen Draht zu ihm und er hat dann auf Anfrage den Artikel geändert und man hatte Leute in der Presse bei Washington Post oder bei Guardian, die man als Bekannte hatte, die haben dann einen Artikel auf Abfrage geschrieben, dann gibt man das weiter an Wikipedia und man tut eigentlich ein Bild aufbauen, das einfach nicht der Realität entspricht, also nicht mal mehr nahe kommt. Und ich möchte auch nicht sagen, dass die Zoe Quinn oder dass die Anita Sarkeesian, dass sie nicht auch belästigt worden sind, aber einfach Gamergate, also die Leute, die sich für ethischen Journalismus einsetzen, das in denselben Haufen zu werfen, ist einfach absoluter Blödsinn. Das ist wie wenn du in Deutschland, wenn die Blockupy-Demonstration ist und dort Autos abgefackelt werden und du dann irgendwo noch einen Heini hast, der die Zentralbank kritisiert, weil er findet, dass ein niedriger Zins nicht in Ordnung ist. Wenn du die beide in dieselbe Kategorie steckst, ist es einfach nur Populismus. Und in dem Fall Linkspopulismus, weil der Feminismus sich von Gamergate angegriffen fühlt. Also, keine Ahnung. Es ist ekelhaft. Hm. Also, ja, klar. Also, es gab viel, wie soll ich sagen, ja, Collusion, ne, viel Zusammenarbeit auch zwischen diesen Leuten. Das, was auch sehr frech war, ist ganz einfach, dass halt, man hat das damals schon irgendwie erahnt, hatte aber keine Beweise und da wurde dann immer gesagt so, ach, guck mal da, die Verschwörungstheoretiker, ja, jetzt nehmen sie wieder irgendwelche Geschichten an. Es gibt keinen organisierten Widerstand gegen Gamergate, zum Beispiel, ja, und solche Geschichten. Und dann kommen diese Leaks raus und es stellt sich ganz klar heraus, die Leute haben zusammengearbeitet, ja, wie du schon sagtest, da wurden Artikel auf Abfrage geschrieben, da wurde ein Wikipedia-Editor angeschrieben und gesagt, hier, änder das mal und zwei Stunden später, das kann man ja nachvollziehen, wenn das in den Leak steht und wann die Änderungen in einem Artikel gemacht wurden, naja, jedenfalls zwei Stunden später wurde genau die Stelle, die markiert wurde, ja, verändert auf die Anfrage von den Leuten aus den Leaks. Ich glaube, in dem Fall war es sogar die Frau Zoe Quinn, die da die Änderung verlangte. Und ich meine, ein Journalist, der das danach recherchieren möchte, der jetzt vielleicht 4 Stunden Zeit hat, was schon großzügig ist, um eine Story zu verstehen, der dann einfach nur auf Wikipedia geht und dann einfach nur bei den anderen Quellen abschreibt, das ist halt, es kommt sehr häufig vor und das ist der Zustand, in dem sich der Journalismus befindet, aber damit hast du dann eigentlich, ich weiß nicht, also du machst dann deine eigene Propaganda und Leute in Gamergate wurden auch richtig hart belästigt. Also wenn du eine E-Mail bekommst, wo dann der Bauplan von deinem Haus drin steht und man sagt, deine Meinung im Internet gefällt mir nicht, ich besuche dich bald, pass bloß auf, wenn solche Sachen auftreten und dann die Presse das nicht erwähnen möchte, weil es aus dem falschen Lager der politischen Debatte kommt. Es passt nicht ins Narrativ, genau. Ja, dann ist es extrem fragwürdig. Und ich meine, man kann auch gerne Feminismus wunderbar finden, aber wenn dann irgendwie Journalisten, die darüber schreiben, in der Regel aus der progressiven, linken Ecke, marxistischen Ecke oder aus der feministischen Ecke kommen und die dann alle auch sozusagen einen ideologischen Grund haben, dass sich der Narrativ nicht ändert, dann... Und ja auch nicht nur den Grund, sondern auch das Netzwerk, in dem sie ja auch das Gesicht nicht verlieren können. Weil wir haben ja jetzt schon in unseren anderen Streams zu anderen Themen oft genug gezeigt, dass diese Zeit Süddeutsche, Sponn, was auch immer, Broadly, Weiß-Clique, dass es immer die gleichen Nasen sind, die diese Artikel schreiben. Ja. Die haben ja auch was zu verlieren vor ihren eigenen Leuten. Wenn sie jetzt auf einmal kritisch über jetzt diese Con-Leaks schreiben würden, da würden sie ja sofort, wie war das, ein ekliges Mistschwein sein, dafür, dass sie mit Gamergate dann überhaupt geredet haben. Ja. Darfst du auch nicht vergessen, den Gruppendruck, der da herrscht. Ja. Ich meine, ich will jetzt auch nicht sagen, dass es da irgendeine Art von Verschwörung gibt, aber es gibt auf jeden Fall eine Art von Lobbyismus. Ja? Und die Leute verfolgen gemeinsam ein gemeinsames Ziel. Ja, das wäre ja auch alles nicht so schlimm, wenn sie das alles nie abgestritten hätten. Ne? Ja, wenn sie sich nicht als holier than thou hingestellt hätten und so getan hätten, als seien sie nur die armen Opfer. Ich erinnere nur dran, wie mehrfach Arthur Chu oder Randy Harper gesagt haben, sie müssen sich jetzt ins Internet stellen und Feuer von Zoe Quinn ablenken, weil die sonst nicht aushält. Ja? Als von diesen, also das ist so... Dieses pathetische, dumme, die spielen alle Krieg wie Kinder so ein bisschen. Mit Feuer ablenken. Das Interessante da war, dass eine Person aus den Leaks halt auch, was war's, 8 Leute, 10 Leute, also gedoxt hat, persönliche Informationen veröffentlicht hat, um dann sozusagen abzulenken, weil man den richtigen Kampf führt. Ich glaube, du sprichst da von Randy Harper, die halt eben Accounts aus einer Facebook-Gruppe verlinkt hat. Mhm. Kann das sein? Ja, und ich meine ganz ehrlich, ich finde es auch wunderbar, wenn es auch schön kritische Artikel zum Thema Gamergate gibt und dass die Leute in Gamergate auch auseinandergenommen werden in der Presse. Das Problem ist aber, dass die Presse ihrer Aufgabe, Bürger zu informieren, unabhängig, nicht gerecht geworden ist. Man hat den Leuten innerhalb von Gamergate die Stimme verwehrt. Man hat ihre Geschichte, ihre Version nicht erzählt. Und wir haben Dokumentationen, wo wir Neonazis und KKK-Mitglieder und Ultramarxisten interviewen. Mhm. Das funktioniert, aber man kann Leuten aus Gamergate nicht zuhören. Also ernsthaft. Ja. Also, gut, das hatten wir ja hier, hatten wir in Deutschland ja auch, ja. Da wurde dann ein gewisser YouTube-Streamer aufs Übelste beleidigt, weil er halt eben mich und den Markus interviewt hat. Und das war, glaube ich, auch dieser Gruppendruck, den du gemeint hast, ne? Dass halt eben dann gesagt wird, irgendwie mit denen darfst du dich nicht mal unterhalten, weil sonst bist du nämlich genauso blöd. Wenn du dich gegen die positionierst, bist du ein Lieber, aber falls du irgendwie eine Art von Antwort suchst und dich mit denen unterhältst, so, dann bist du ein ekliges Mischschwein. Oder man hört sich lieber nochmal das harmonische Interview mit den Hashtag-Arschlöchern an. Genau. So ist es halt. Naja, aber gut, ich muss auch sagen, Gamergate war eine ganz schön aufgehitzte, oder ist sogar noch immer eine ganz schön aufgehitzte Debatte, und da haben sich die Fronten nach kürzester Zeit verhärtet, und viele auch relativ polarisierende Gestalten haben sich da zu Wort gemeldet, wurden mit einbezogen, und auch die haben sich danach auch über die Medien gestürzt, und es war einfach ein riesengroßer Shitstorm. Ja. Ja, aber interessanterweise doch auch wieder nur auf die Leute negativ, die auf der Seite von Gamergate standen. Also die haben ihren Teil abbekommen, die anderen haben ihre Lobeshymnen bekommen und eigene Kolumnen und was weiß ich. Ich habe gesehen, Brianna Wu schreibt jetzt über Politik. Ich meine, gut, wenn man das will. Ja. Also, na okay, gut, also, aber ich meine, was passiert ist, ist passiert. Und ja, ich würde mich jetzt gerne auch den Conleaks zuwenden. Ich wollte dazu noch sagen, das hat man auch vom Stream kurz angesprochen, eben der Bro-Team. Das ist ein Twitch-Streamer und YouTuber, also so ein Internetmensch, der halt was über Spiele macht und so. Ich hing da wohl irgendwie mit drin und hat sich auch für die Conleaks interessiert, hat das ganze Ding in einem Mammut-Stream besprochen und dabei immer wieder Auszüge auch gezeigt aus diesen Leaks, ja, also aus diesen Chat-Protokollen. Dann wurde allerdings sein Video dazu gesperrt, aufgrund von Harassment, aufgrund von Belästigung. Also können wir euch leider keine Auszüge zeigen. Ich meine, ich sag mal, wenn man danach im Internet sucht, wird man sie leicht finden. Ja, so ist es halt eben, das Internet, wenn es einmal drin ist, kriegt man es sogar schwer nur wieder raus. Aber zeigen können wir euch aus diesen Leaks leider nichts. Con-Leaks, ne? C-O-N, ja, und dann Leaks. Genau. Ganz einfach. Wir können ja einfach mal gucken, wer ist denn in der Liste drin, wer sind denn die Dramatis Personae und was fällt uns denn zu den Namen so ein? Wir haben hier. Ich hatte da so eine ganz schöne Infografik, wo genau aufgelistet ist, wer was wie viel in diesen Leaks schreibt. Moment, das suche ich gerade mal raus. Was ich ganz am Anfang anmerken wollen würde, ist Feminist Frequency, die feministische Kritik an Videospielen. Eine Person aus der Vereinigung, nicht Anita Sarkeesian, aber eine Person, mit der Anita Sarkeesian eng zusammenarbeitet. Zusammengearbeitet hat. Ja, zusammengearbeitet hat, schön gefunden, dass Leute gedoxt werden und dass Leute, dass die Arbeitgeber kontaktiert werden. Also die PET-Organisation in der Presse ist sozusagen Feminist Frequency, was so das herausstehende Beispiel ist, wie viel Frauenhass die Gamer-Szene hat, die ist selber da drin involviert, wie sozusagen ein Teil der Organisation mit den Leuten zusammenarbeitet, die Belästigung organisieren und das in einer PR-Aktion tarnen. Und das ist äußerst geschmacklos. Also, und wird immer noch hochgejubelt. Und keine Ahnung, ich finde Ihre Kritik auch wunderbar, kann man ruhig so schreiben. Ein Journalist, der in der Lage wäre, das auch angemessen zu kritisieren, wäre auch schön. Also ich habe jetzt mal die Grafiken dazu rausgesucht und da stehen auch immer die Namen mit dabei. Und man kann ja vielleicht ein bisschen was dann auch zu diesen Personen erzählen, kurz, genau. Ja, damit man so gerade mal weiß. Ja, so hatte ich mir das auch vorgestellt, ja. Okay. Ja, möchtest du das dann präsentieren auf dem Bildschirm, oder, weil du weißt ja, meine Internetverbindung ist immer ein bisschen... Ich habe jetzt hier nur meine Liste offen mit den Namen. Was ist die Grafik im Forum auch verlinkt? Nee, ich versuch's mal zu screensharen und ihr sagt mir dann, wie die Qualität ist, okay? Jetzt muss, glaube ich, noch einer... Oh Mann, ey, ich und Google Hangout. Ja, also ich präsentiere für alle. Sehen es alle. Du's. Jetzt muss, glaube ich, noch der Able... Oh, hallo Chris. Presenting to everyone, jetzt geht's, alles klar. Genau, und zwar, hier sieht man ein paar Namen, beziehungsweise die Anzahl der Nachrichten, die sie in diesen Leaks geschrieben haben, wie haben wir schon gesagt, es handelt sich um einen Leak von über 50.000 Wörtern, irgendwie 2.000 Zeilen oder noch mehr. Und also ich fange einfach mal an mit dem Namen oben links. Remy. Remy ist Steven at War. Eine ganz interessante Persönlichkeit, können wir nachher noch ein bisschen drauf eingehen. Dann haben wir Dina, das ist die Community Managerin von Mighty No. 9 gewesen, die, das geht auch aus diesen Logs hervor, ganz offensichtlich versucht hat, feministische Botschaften mit in dieses Spiel zu bringen. Ja, also so viel zu dem Thema Gamergater, also so viel zu dem Thema, wir wollen euch eure Spiele nicht mitnehmen, wir wollen euch eure Spiele nicht versauen. Und wenn Gamergater sagen, dass sie nicht möchten, dass ihre Spiele zu ideologischen Vehikeln verkommen, dann sind sie sind sie umsonst beunruhigt. Ne? Okay, das war die Dina. Dan Olsen, auch eine sehr interessante Persönlichkeit, ja. Dan Olsen. Tipo Dan. Dan Olsen hat auf Medium einen Artikel darüber geschrieben, wie auf 8chan Kinderpornografie zu finden ist. Nun hat er dafür Kinderpornografie runtergeladen, um für seinen Medium-Artikel benutzt. Das Ganze wurde dann später zwar, wie sagt man, geblurrt, aber ich finde es schon ziemlich fragwürdig, wenn man sich dafür strafbar macht, um halt so ein Imageboard mit vielleicht 20.000 Usern oder so in den Schmutz zu ziehen. Athena Hollow, da muss ich jetzt gerade mal nachdenken, wer war das nochmal? Muss ich passen. Ja, genau, so Tesseract, wer war Tesseract nochmal? SJW Illuminati, das ist so auch ein Hardcore Anti-Gamergate-Account gewesen, aber genaues weiß ich da auch nicht. Okay. Dann Alex Lifschitz, das war der damalige Freund von Zoe Quinn, Vater eines Waffenschiebers. Sohn, meinst du? Sohn eines Waffenschiebers, sorry, sein Vater war Waffenschieber, Sohn eines Waffenschiebers, ganz demonstrativ auf so einem Panel versucht, eine GTA CD durchzubrechen, DVD durchzubrechen, da hat sich da fast die Hände beigebrochen. War auch sehr lustig. Da darf man auch nicht vergessen, dass er bei dieser tollen Rede gesagt hat, dass die Gamer und die Gamerkultur brennende Säcke voll heißen Mülls seien, die man auf ein Rad flechten müsse. Ne? Und kurz vorher hat er erzählt, hey, ich bin Producer gewesen, ich weiß, wie das ist, wenn man euch die Hotels immer mit Drinks vollstellt und euch am Ende der Veranstaltung noch eine Xbox schenkt, ich weiß, wie das läuft. Ne? Also die Selbstwahrnehmung von einem Dackel, echt. Ach nee, Quatsch, von einem Flow auf dem Dackel. Ja. Also ganz, ganz schrecklicher Mensch. Ja. So, dann haben wir Ian Miles Chong, auch wieder eine interessante Persönlichkeit, weil er am Anfang klar gegen Gamergate war, dann seine Position überdacht hat und ich glaube jetzt auch mit einigen Leuten aus dieser Bewegung, sag ich jetzt mal, weil so richtig kann man ja nicht davon sprechen, aber ja, auf jeden Fall mit diesen Leuten ganz gut auskommt. Er war es auch. Ist aber ein bisschen untertrieben. Ich meine, der, also wenn ich seine Artikel lese und so, der ist Vollblut-Gamergater. Auch wenn er das vielleicht selber jetzt so nicht unterschreiben würde, aber der schreibt einen Artikel nach dem anderen, wo es darum geht, hier, nehmt euch mal zusammen wegen der Dead or Alive 3 oder geht mir nicht wegen Battlefield 1 auf den Sack. Und von ihm gibt es mit ihm einen sehr guten Stream von den Honey Badgers, der heißt Polecast 76 3/4 Bro Team Delivers the Dicks with Ian Myers Chong. Das werden wir später noch verlinken, indem er auch darauf eingeht, wie sozusagen das innerhalb von so einem ideologisch geschlossenen Schwarz-Weiß-Bild abgeht und wie sozusagen die Clique, die ja da noch den Gedanken hatte, dass sie ja was Gutes machen und dass sie ja die Guten sind, wie das sozusagen im inneren Kreis aussieht. Und ich fand sozusagen die Einblicke, die er dort gegeben hat, das Interview ist in Englisch oder das Stream ist in Englisch, aber ich fand sozusagen die Einblicke sehr interessant. Also mich hat es so an Neonazi-Aussteige-Interviews interessiert. erinnert, wo man dann sozusagen auch so ein Stück weit wieder die Hufeisentheorie im Kopf hat, wo man dann sieht, dass sozusagen, also so Neonazis, so ein ähnliches Mindset gibt es dann einfach auf der linken Seite genauso. Und also wirklich sehr empfehlenswert. Wobei man halt bei Ian Miles Chong auch ein bisschen im Hinterkopf behalten muss, dass er schon immer ein bisschen durch die Gegend eiert, ideologisch. Dass er seinen Hitler-Fetisch in seiner Jugend und dann, jetzt war er ganz links und jetzt ist er irgendwie in der Mitte. Also, ja. Also mal gucken. Ja. Jedenfalls, ich hatte am Anfang des Streams ja schon gesagt, dass halt eben diese Leaks aus einer anonymen Quelle kommen. Und Ian Mice Chong war aber auch jemand, der dazu beigetragen hat, dass diese Leaks bestätigt wurden. Also dass halt der in Echtheit bestätigt wurde. Genau, wen haben wir dann noch? Secret Gamer Girl, da war ich mir jetzt nicht so sicher, wer das war. Weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass der letzte Tweet von dieser Person war, heute ist einer an dieser Tage, wo ich mich umbringen will. Das finde ich wiederum auch wieder so. Das ist so, Leute, wenn das die Reaktion drauf ist, wenn man Scheiße baut, dann muss man sich nicht wundern, wenn man in so einem Mindset gefangen ist. Weil eigentlich könnte man sagen, hey, Scheiße, das war wirklich Kacke. Vielleicht sollte ich mich ändern. Aber wenn einem dann nur noch das Umbringen einfällt, dann muss man schon echt tief drin sein in dem Sumpf. Ja, also. Man kann sich immer ändern. Und ich hoffe nicht, dass sie es getan hat, aus so einem schwachsinnigen Grund. Egal, was für eine Einstellung sie hat. Auch wenn sie da in einer wirklich verletzten Verhalten mitgewirkt hat und wenn da jemand geswattet worden ist über ihre Organisation, haben sie da eventuell conspiring vom Murder, also wenn sie es tatsächlich geschafft hätten, jemanden umzubringen, dann wäre das schon auch heftig gewesen, also in den Leaks zu sein. Also durchaus. Also. Aber jetzt für was, lieber wieder was Lustiges. David Gallant habe ich hier als Nächsten. Ja, ich auch. David Gallant, der Entwickler, Anführungszeichen, ja, von I get this call every day. Ja. Mhm. Könnt ihr auch mal googeln, I get this call every day. Super Spiel. Die Grafik ist wegweisend. 10-10, what Skyrim again. Aber ich, für mich ist er immer noch eigentlich eher der Typ, der getweetet hat, er hat sich einen runtergeholt und ist mit dem Gedanken an Gamergate gekommen, was stimmt mit mir nicht. Das wäre eher was man vielleicht nicht das Internet, sondern sein Psychiater vielleicht. Aber ja, aber das ist ja auch Stichwort Sift, Twitter ist es ja auch so, man muss sein Tagebuch, wie hat das der August Finger so schön formuliert, man muss sein Tagebuch morgens in der S-Bahn vorlesen dürfen, ohne dass einen Leute dafür auslachen. Ja. Dann kommt Izzy. Oh mein Gott, Israel Galvez. Ja, was soll ich zu dem alles erzählen? Das ist auf jeden Fall eine ganz niederträchtige Person. Überall, wo man Ärger machen kann, irgendwie beteiligt. Und in diesem Fall, halt eine von den Personen im Netzwerk gewesen, die halt jedes Mal, wenn irgendwie... wenn etwas Bewegung in Gamergate gekommen ist, war er irgendwie dabei und hat halt eben versucht, da noch mehr Kontroverse draus zu machen, noch mehr zu polarisieren, hat Leute, man sagt gebaitet, also halt eben provoziert, ihn anzuschreiben, hat zum Beispiel das Hashtag benutzt, irgendwas zu schreiben und so mit, wenn die Leute ihn dann daraufhin angeschrieben haben, darauf geantwortet haben, was er so von sich gab, hat er sich dann halt eben so zurückgezogen und gesagt, oh, Hilfe, Hilfe, ich werde belästigt, ich bin ein Opfer. Und das über Jahre hinweg, also das ist so richtig gestörter Penner, wenn ich das jetzt mal, wenn ich mal meine eigene Meinung sagen darf. Ja. Also der ist ja auch ins Fernsehen gegangen und hat darum geweint, darüber, dass alle so gemein sind und Doxing ist so schlimm und so. Und gleichzeitig, wie die Leaks zeigen, hat er mit den Leuten in einem Chatraum gesessen und hat selber Randy Harper, die als Nächster auf der Liste steht, applaudiert für ihre Doxes. Und er hat es einfach geplant. Ich meine, er hat geschrieben, er hat getweetet, ach, Doxing ist niemals in Ordnung, ist niemals in Ordnung, ist niemals in Ordnung, da untereinander geschrieben. Und selbst, ich meine, diesen mentalen Spagat muss man erstmal schaffen und selbst zu diesem Zeitpunkt befindet er sich in einer Gruppe, wo die Leute darüber diskutieren, ob es okay ist, ob man Leute doxt. Ja? Und Quinn I. Moon sagte dann halt eben, ja, ist total okay, wenn es die richtigen trifft. Ne? Hier, no bad tactics, just bad targets und so. Aber wirklich, das Mindset eines Trolls, wenn man sich mit sowas mal befassen möchte, guckt die Izzy Galvez an. Also der Typ ist wirklich nicht mehr ganz sauber. Um ehrlich zu sein, Izzy Galvez, mit ihm habe ich auch einen Verdacht und das möchte ich herausstellen, dass es mein persönlicher Verdacht ist, dass ich dazu ein paar Indizien habe, aber dass es definitiv ein Verdacht ist. die direkt illegalen Sachen in Gamergate, wo Leute wirklich bezahlt gehackt worden sind und so Sachen, das hat irgendwas mit ihm zu tun, weil er folgt auf Twitter bestimmten Hackergruppen oder Anführern von Hackergruppen, die einfach schon in der Vergangenheit sehr, sehr oft sehr negativ aufgefallen sind. Wie zum Beispiel eine schwangere Frau stalken im echten Leben und privat. Und er hat einfach, also er folgt diesen Leuten auf Twitter und er hängt hin und wieder mit denen sozusagen ab, in Anführungszeichen, retweetet und so eine Sachen. Und es gibt mehr Informationen zu ihm, aber wie gesagt, das ist ein Verdacht, aber das ist sozusagen mein Stand der Dinge, den ich noch nicht vollkommen beweisen kann, dass er, dass bei ihm noch eine längere Geschichte dahinter stecken wird. Ja, ja, also ich glaube, ich glaube auch, dass da viel mehr hintersteckt. Er ist eine ganz wichtige Gestalt und irgendwie auch steht er in Verbindung mit zum Beispiel so Gruppen wie Lizard Squad und Lulzsec und solche Geschichten. Ja. Naja, gut, aber. Ja, abschweifend. Ja. Das steht nicht in, in den Conlinks, also der Verdacht, den ich gerade. Nee, das ist jetzt auf unserem Mist gewachsen. So, dann haben wir Literally Blue. Oh mein Gott, wie oft haben wir damals, als wir noch Gamergate-Streams hatten, über Rennie Harper gesprochen? Ne? Rennie Harper, selbsternannte. Entwicklerin hat den Gamergate Autoblocker, also ist ein Blogbot für Twitter geschrieben. Ja, geschrieben, der auch fantastisch funktionierte. Ne? Zumindest am Anfang massenweise Leute weggeblockt waren, dann erstmal gefragt wurde, warum zum Teufel. Kentucky hast du mich Fried geblockt? Chicken. Ja, zum Beispiel Kentucky Fried Chicken, eher ein Gamergater. Ja. Ich glaube. Ja, gut. Man kann auf jeden Fall noch erwähnen, dass sie einen eindeutigen Bezug nach Deutschland hat, da sie letztens die Anne Wiezorek besucht hat. Also auch Frau Wiezorek, die hier für No Hate Speech ausnahmslos Aufsprei und solche Sachen irgendwie ihr Gesicht irgendwo hinhält, ne? ist sich keiner Schuld bewusst, wenn sie mit jemandem rumhängt, der offen Leute mit Docs gedroht hat, der Leuten im Internet gesagt hat, sie sollen sich anzünden, sie sollen sterben gehen, etc. pp. Also das kann man ruhig immer nochmal herausstellen, dass die Frau Wiezorek und die Frau Harper, die hier in den Conleaks auch nicht als Unschuldige auftritt, also Frau Wiezorek könnte schwarz auf weiß jetzt die Beweise dafür lesen, dass sie sich mit echten Harassern zusammengetan hat, aber sie wird es wahrscheinlich auch wie alle anderen ignorieren. Und in dem Zusammenhang, du hast ja gerade Wiezorek erwähnt, und die haben sich ja mit Twitter, glaube ich, auch getroffen, ne? Um halt eben über Hate Speech zu sprechen. Und ich glaube, das hatten wir noch nicht gesagt, dass halt eben CON, also dieses Crash Override Network, dass die auch Twitter Trusted Resource sind. Ja, also die sind halt eben eine Ressource von Twitter, die halt eben zur Beratung herangezogen werden können. Und wenn man sich dann aber anguckt, welche Leute dazu gehören, dann klappen sich die Zehennägel hoch. Also Rennie Harper, Verfasserin von so schönen Tweets wie du hast dein Gamergate-Bett gemacht, jetzt wird auch darin gefickt, ja. Hat sie Claire Schumann geschrieben damals, die dann einen Nervenzusammenbruch erlitten hat und ihren Account entfernte auf Twitter. Und ja, Rennie Harper, das war jetzt so ein Beispiel von vielen. Immer gern so genommen, dass auch der Schuldeneintreiber, dem sie gedroht hat, seine Privatadresse zu veröffentlichen, falls er nochmal bei ihr anruft. Sag mal, gibt es eigentlich den Account FreeBSD-Son noch? Weiß ich nicht. Stimmt, müssen wir mal gucken. Das war doch der Sohn von Godfrey Elfwick und Randy Harper. Genau. Okay, also um unseren kleinen Inside-Joke schnell zu erklären, FreeBSD-Son war irgendwie der Versuch von Artikeln, die Milo geschrieben hatte, über sie abzulenken. Er wollte sich als schöne, nette Mutti hinstellen. Ja, also sie hat ja auch einen Sohn. Und der tauchte dann natürlich genau zu dem Zeitpunkt, wo Milo sie komplett durch den Kakao zog, auf Twitter auf und hat dann gesagt, ich habe die beste Mutter der Welt, das ist so eine liebe Frau. Und als die Leute dann angefangen haben zu sagen, du bist doch bescheuert, das ist doch niemals im Leben dein Sohn, da ist dieser Account dann auch ganz still geworden und seitdem hat man nichts mehr davon gehört. Hatte sie den Sohn nicht blau gefärbt und die Fotos sind... Nee, das war der Hund. Das war der Hund, ja. Das habe ich verwechselt. Ja, aber das müsst ihr euch auch reinziehen. Damit es zu ihrer Frisur passt, zu ihren bunten, schönen, blauen Haaren, hat sie ihren armen Hund komplett blau gefärbt. Und gar nicht verstanden, warum sich Leute darüber aufgeregt haben. Mhm. Also nicht sogar nur, Peter nicht nur scheiße, sondern komplett scheiße. Ja, Peter hat gesagt, dass das gesundheitsschädlich ist und halt für die Hunde auch nervlich nicht gut. Mhm. Okay, jetzt müssen wir aber aufpassen, dass es hier nicht in Harassment abdriftet, oder? Oh, Entschuldigung, ja. Ich versuche mich zu bessern, aber Entschuldigung, das war jetzt ja auch nicht gegen sie als Person oder wegen, weil sie eine Frau ist, sondern es war einfach, wer seinen Hund färbt, damit er zu seinem Haar passt, den finde ich nicht so toll. Ja. Ja. Und es ist völlig egal, welche Person das ist. Nur damit ja. das die höheren YouTube-Götter auch verstehen, die sind ja sehr zornig im Moment, ständig donnert und blitzt. Ja, nein, ich verstehe. Ich würde meinen Hund auch nicht schwarz haben. So, dann Faruk Artis. Da muss ich auch überlegen. Sagt mir jetzt auf Anhieb nichts. Wer war nochmal Faruk nee. Artis? Ich meine, ist ja auch nicht, es kann ja auch gut sein, die haben ja angeblich da Experten und so. Vielleicht ist der Rest von den Leuten, die wir nicht kennen, sind das alles studierte Psychologen oder Sozialarbeiter ja, oder so. Ich denke eher, dass das so ist wie bei der Mafia, wo der Mafia-Boss nie direkt einen Auftrag gibt und man da anscheinend mit einem Pseudonym drin hockt und dass es aber die auch öffentliche Clique ist, die sich dort organisiert und dass die meisten aber dann sozusagen für den inneren Kreis noch ein Pseudonym haben, damit man die plausible deniability hat. Das ist den nächsten kenne ich aber wieder. Den Rob? Oder wie? Ja, Rob aka Roberto Marmolejo. Das war eine zentrale Figur unseres vorletzten Sonntagsstreams, so ein bisschen, glaube ich auch. Oder war das der vorvorletzte, als wir über Mombot-Leaks geredet haben auch. Das war ja so eine ähnliche Geschichte, die dem hier vorausgegangen ist. Dabei ging es darum, dass sich Leute gemeldet haben, die bei Crash Override oder Con Network halt Hilfe wegen Internetbelästigung gesucht haben, in dem Fall Frauen. Und die sind dann dort auch an die Leute verwiesen worden und die haben mit denen gechattet und so. Und einer von den Mitarbeitern, der Leute betreut hat, war Roberto Marmolejo und da ist jetzt rausgekommen, dass der wohl einige Frauen sexuell unter Druck gesetzt hat in seiner Funktion als Berater. Also es gibt diverse Anschuldigungen von mehreren Frauen, dass er bis dahin, dass er gesagt hat, ich bringe mich um, wenn du mir nicht irgendwie Zuneigung zeigst. Und der hat das auch nicht bestritten, er hat es bestätigt und hat daraufhin seinen Twitter gelöscht, also wenigstens die Einsicht war da vorhanden. Ja. Aber, also, Roberto Marmolejo, meine Damen und Herren, ja. Und das ist nichts, was ich mir ausdenke oder so, auch das muss man immer Mombot-Leaks googeln, das ist ziemlich wasserdicht. Zack Attack heißt es doch. Ja, genau, Zack Attack. Ja, wir können, die wir können die Geschichte nicht nochmal aufrollen. Nee. Aber wer es will, muss mal gucken. Es war wunderschön ja. In einem unserer letzten Streams. Genau, dann next auf Listen ist Nicholas Nyberg bzw. Sarah Butts. Jetzt hast du sie gedeadnamed. Ist das nicht gefährlich? Ich habe keine Ahnung, das weiß ich nicht. Sorry, ich werde mich selbst educaten. Und zwar Sarah Butts, bekannter Internetpädophile und Gamergate-Hasser. ja. Was soll ich über den noch schreiben? Meine Güte. Ja, also angeblich, das sind Gerüchte, er hatte da irgendwie seiner Cousine hinterher gelüstet. Milo Yiannopoulos von Breitbart hat auch Artikel über sie geschrieben. Ich werde da jetzt nicht ins Detail auch eingehen, weil wegen hier Harassment und so. Wenn ihr euch über die informieren wollt, die Breitbart-Artikel, und ich bin Breitbart normalerweise sehr skeptisch gegenüber, sind aber in diesem Fall zumindest sehr unterhaltsam. Ja, schaut euch bloß nicht die Enzyklopädie Dramatica-Seiten darüber an. Nein, bitte geht nicht auf enzyklopädiadramatica.se und sucht da nach Sarah Butts. Nein. Enzyklopädiadramatica.se, nicht nach Sarah Butts suchen. Und auch nach sonst keinem Namen auf der Liste. Genau. Also normal wird die Domain auch geblockt bei Google, was ich gut finde, nur tut sich Wikipedia nicht dran halten, die Domain nicht nochmal aufzulisten im Artikel über Enzyklopädie Dramatica. Aber geht da nicht hin. Also. Annie Kelly sagt mir gar nichts. Wie ist die Seite nochmal? Enzyklopädie Dramatica? Ja, aber da darfst du nicht. Dramatica.se. So wie Enzyklopädie, nur Enzyklopädie. Und dann Dramatica, aber glaube ich mit C. Muss man also sehr aufpassen. Genau. Ja, also jedenfalls diese Nummer mit Breitbart. Der Milo Yiannopoulos hat ja zumindest behauptet, er hätte auch mit den Eltern geredet von der, was war es, Cousine oder so. Ja. Und da ging es doch darum, dass so eine Anklage nicht mehr reicht, aber dass die sich sicher sein sollten, wenn ich das richtig so in Erinnerung habe, den Artikel selber zu lesen, ist besser, um es tatsächlich richtig zu erfahren, aber anscheinend haben die Eltern das bestätigt, ein Stück weit so. Oder den Verdacht sehr stark erhärtet. Ja. Also, Aber in dem Artikel steht es genau drin und die haben da extra einen Anwalt drüber schauen lassen, damit die Behauptung keine Spekulation ist, sondern der Wahrheit entspricht. Ja. Okay. Pädophile kommen übrigens auch in den Leaks vor, wo dann offen drüber gesprochen wird, ja, ich bin jetzt so seit einem Jahr pädophil, ist ganz interessant und so. Steht auch in den Leaks. Ist das jetzt auch so eine Sexual Identity, die man sich mal an mal auszieht, oder was? Ja. Ich bin jetzt mal eine Woche pädophil, mal gucken, wie es ist. Ja, so in die Richtung. Also, Irrsinn. Ich müsste auch gucken, wo es steht, aber es ist auf jeden Fall drin. Also, einfach nur, wenn man die Leaks dann gefunden hat, nach Pedophile suchen und dann hat man auch wieder ein besseres Bild über die Leute dort. Okay, weiß jemand, wer N. Kelly ist? Nein. R. Kelly? Kommen wir zu Peter Sarg. Peter Coffin, Comedian, ja, macht lustige Videos auf YouTube, hat da seine damalige Freundin erfunden, seine jetzige wahrscheinlich zusammengebaut. War halt auch im Dunstkreis von Zoe Quinn und einer der ersten, der sich in die vermeintliche Kugel geschmissen hat, wenn sie auf die Dame zuflog. Ja, du hast lustige Videos gesagt, das hast du nicht sarkastisch genug gesagt, finde ich. Also das muss man nochmal sagen. Die sind so. Ja. Ich glaube, er ist echt mit der unlustigste Comedian auf der Welt. Ja, nein, der Typ hat einfach keinen Sinn für Humor und einer seiner Songs heißt Full Macintosh, ein Begriff, der ihn Gamergate geprägt hat. Also wenn du dich schon da bei deinen ideologischen Gegnern bzw. politischen Gegnern bedienen musst, um halt Content zu erstellen, was soll ich da groß noch dazu sagen? Ich dachte, als Comedian musst du kreativ sein, ja. Aber okay, das war das. Ja. SF, da stehe ich auch im Schlauch. Kenne ich auch nicht. Kennst du auch nicht. Dann Nicolas Boterf, da habe ich jetzt auch keine Ahnung. Untimely Gamer sagt mir auch erst gar nichts. Hier, Dr. Internet PhD ist Zoe Quinn. Ja, über die haben wir ja schon gesprochen. Genau. Life Riot Arms weiß ich nicht. Arthur Chu, oh Mann. It ends tonight. War sein Wahlspruch damals. Von Gamergate-Meeting durch eine Bombendrohung, die Polizei ernst genommen hat, nicht wie bei Anita Sarkeesian, wo sie nicht ernst genommen ist, sondern wo eine ernsthafte Bombendrohung die Polizei dazu gebracht hat, ein Gebäude zu evakuieren, was sich dann dabei herausgestellt hat, war dann ein Hoax. Sowas ist ja häufiger passiert, dass sich Menschen, die über ethischen Journalismus sprechen wollten, dass dann Bombendrohungen an das Gebäude reingegangen sind. Also. Arthur Chu hat sich auch letzte Woche wieder mit einem großartigen Tweet zurückgemeldet. Habt ihr den gelesen? Ich bin mir im Klaren darüber, dass ich meine Frau nicht befriedigen kann, denn ich kann ihr die Gleichberechtigung, die sie verdient, nicht geben. Okay. Arthur Chu, meine Damen und Herren. Finde ich gut. Ja. Der will doch nur ein Kack werden. Okay, er hat mal bei Jeopardy Geld gewonnen. Also das ist meistens das, was die Leute noch dazu sagen. Er hat irgendwie mal da abgeräumt. Ja, damit wir jetzt vielleicht ein bisschen schneller vorankommen, einfach nur mal ein, zwei Sätze zu den Leuten. Chris Kluwe, Ex-Panther, hat sich auch einfach in die Gamergate-Diskussion eingeschaltet und ist dann halt eben aufgefallen durch seine Anti-Gamergate-Haltung. Kam da irgendwie in diese Kreise, aber ist irgendwie so, keine Ahnung, Sub-Low-Level-Unterstützer oder so. Ist vor allem in Erinnerung, weil er von Mercedes Carrera in der David Pakman-Show zerhackt worden ist, rhetorisch. Ach genau, da erinnere ich mich auch noch gerne. Damals haben sie ihn auch alle geliebt, da als er sich da auch irgendwie gegen Sexismus oder sowas ausgesprochen hat, er war halt ein schlechter Panther, aber also ich als Football-Fan weiß das. Aber war halt der Darling von allen möglichen linken Sendungen, so durfte er dann da mal hingehen und irgendwie erzählen, oder ich glaube, er hatte sich auf die Seite von Homosexuellen im Sport gestellt oder sowas und es gab dann so ein ja, du bist ein guter Blauschen da. Du bist unser Philipp Lahm. Das war eigentlich so das Highlight seiner Karriere, wenn man das so nennen kann. Man muss nochmal dazu sagen, für die Leute, die mit Football nicht so vertraut sind, die Aufgabe eines Panthers ist es, wenn du es nicht geschafft hast, über 10 Yards zu kommen mit 3 Versuchen, dann versuchst du meistens mit dem 4. Versuch den Gegner in eine schlechtere Feldposition zu bringen. Und das macht man dann mit diesem sogenannten Punt, also wo dann halt der Panther kommt und den Ball versucht dann in diese möglichst schlechte Position zu kriegen. Also das war seine Aufgabe. Ein, zwei Sätze also, zu jedem nur. Nicht so genau. Ein Spiel gewinnt, sondern quasi wirklich nur, oh scheiße, hier ist Mist passiert, lass mal den Schaden begrenzen. Dann next auf der Liste ist Quinai, beziehungsweise Quinai Moon, über die hatten wir schon gesprochen, das ist nämlich die Catherine Cross, Finanzverwalterin von, also damalige Finanzverwalterin von Anita Sarkeesian, beziehungsweise Feminist Frequency. Dann haben wir Lars Flüger, Senistrat. Senistrat, der hat doch auch des Öfteren mal Videos gegen Sargon gemacht und so, so ein komischer, mit so einer Brille. Ah, das ist aber auch einer von den ganz, ganz harten Ideologen. Okay. Keine Diskussionschance. Ne, ich glaube, eine Brille hat er nicht, aber war das nicht war der, das nicht wo... Nee, das war doch der, wo Sargon immer meinte, der wäre eigentlich ganz okay und so. Ja, der hat so ein bisschen so getan, als würde er reden wollen, aber am Ende kam doch immer nur wieder... Ja. Fand ich, also... Okay. Ja, eine Brille hatte er nicht auf jeden Fall. Oh, Entschuldigung, dann habe ich mich vertan. Wollen wir ihn nicht als Brillenträger. Ja. Ich bin selber Brillenträger. Sieht ein bisschen aus wie der Mo Sisley aus den Simpsons. Und hat wahrscheinlich einen ähnlichen Charakter. Das ist wohl wahr. Das ist doch der Beste von allen. Ich wollte es gerade sagen, ja, Mo ist doch mit dem, was ist so eine traurige Figur, ja, mit der man sich auch manchmal identifizieren kann. Ja. Ja, ein Ideologe ist immer eine traurige Figur, weil eigentlich dahinter ein gebrochener Mensch steht, der versucht, die eigenen persönlichen Fehler durch eine Überidentifikation mit einer Ideologie wegzumachen. Er ist doch damals nur an der Kunstakademie angenommen worden. Okay, ja, also ja. Also man sieht schon anhand der Grafik, man nähert sich so den eher zurückhaltenden haltenden Personen, die wenig geschrieben haben. Dann kommt noch eine Charlotte vor und ein Ross, die ich beide auch nicht kenne. Verendir Jubal ist mir noch in Erinnerung als der Terrorist von Nizza und von Berlin und von was weiß ich wo. Also bevor Sam Hyde seine Blutspur über den Globus gezogen hat, war Verendir Jubal quasi nicht endender Albtraum und Terrorist und ja, also er wurde, also mir ist er noch in Erinnerung, weil ich da auch einen Blog-Eintrag auf gamergateblog.de drüber geschrieben habe, als jemand, der wurde halt eben von einer, quasi von Dritten, von Trollen, als Terrorist gefotoshoppt, als in Paris die Anschläge waren. Und die Medien haben sich natürlich draufgestürzt, haben es nicht gecheckt, ja, dass es halt eben nur so ein, ich glaube, er ist nicht mal Moslem, sondern Sikh, ja, haben nicht gecheckt, dass es ein Photoshop ist und haben es dann halt einfach rausgepustet. Haben auch den Dildo in dem Photoshop übersehen. Die haben auch den Dildo im Photoshop übersehen. Auf jeden Fall haben, das hat mal auch wieder schön gezeigt, wie Medien sich auf leckere Schlagzeilen stürzen, ne, bevor sie da irgendwie noch mehr Informationen haben. Vor allem ein Bild in einem Spiegel, in dem keine Kamera zu sehen, das sollte einem Journalisten mit, weiß nicht, ein paar IQ-Points dann vielleicht doch als Effekt auffallen. Ach, nee, das hat's ja sogar auf die Titelseite von so einer ziemlich großen spanischen Zeitung geschafft, ja. Zwei Tage nachdem das schon alles aufgeklärt war. Ja. Also von daher. Naja. Okay. Okay, jetzt haben wir also einen Verein von Pädophilen, von abgeheifterten Footballstars, Ideologen, professionellen Opfern und was haben die da so besprochen in ihrem Anti-Harassment-Zirkel? Ich versuche hier gerade wieder. Oh Gott, wie macht das aus? How do I Internet? Ah ja, dankeschön. Genau, also, ja, was wurde denn in diesen Leaks eigentlich alles besprochen? Ich glaube, interessant sind da auf jeden Fall zwei, oder waren es zwei? Wo sind meine Notizen? Hier, waren auf jeden Fall zwei Beispiele, wo halt eben ganz öffentlich über Doxing diskutiert wurde. Das ist halt eben, wie wir schon vorhin angedeutet haben, bei einigen, die in dieser Gruppe aktiv waren. Und man muss sich immer wieder vor Augen führen, das ist eine Gruppe, die gegen Internet, also ganz hat von sich behauptet hat, gegen Internet-Harassment vorzugehen und Opfer zu helfen. Ja? Auf jeden Fall haben die sich für das Doxing von bestimmten Personen ausgesprochen, haben sich für das Schaden von bestimmten Personen ausgesprochen, haben halt ganz haben halt darüber diskutiert, wie sie gewisse Leute dazu bringen können, dass sie ihren Job verlieren. Ja, also nach dem Motto, wir schreiben den Arbeitgeber an und dann stellen wir das in diesem und diesem Licht hin und dann verliert diese Person vielleicht ihre Arbeit. Ja. Das kommt auch in diesen Leaks zum Beispiel vor, wie eben an bestimmte Thematiken herangegangen wird, welchem Spin dem gegeben wird, ja, also halt eben welches Narrativ da dann vorherrscht. Und jetzt muss ich gerade noch mal kurz durch meine zu gehen. Eine Sekunde, Moment. Highlights habe ich doch hier irgendwo. Also zu Spin hätte ich da was ganz Gutes. Ja. Da hat er einen Jong hat geschrieben, Ben Kuchera versucht gerade einen Gator, also einen Gamer-Gator, also feuern zu lassen. Dann schreibt jemand, jupp, also ja, dann verlinkt jemand einen Tweet dazu, schreibt jemand, er ist gepisst, dann schreibt jemand, wir müssen da auf jeden Fall miteinander zusammenstehen, und dann zeigen wir auch, wie wenig die sind, wenn da genügend einfach nur gefeuert werden. Das schreibt jemand, er ist richtig gepisst, und dann schreibt jemand, ja, ich habe ein paar Tweets dazu bekommen, dann lachen sie und dann schau, die fragen mich jetzt, ob ich bei Harassment helfe. Also weißt du, jemand wird belästigt, private Informationen werden veröffentlicht, man geht dann zu der Vereinigung, zu Con, und dann schreibt jemand innerhalb von Con in einem Netzwerk, aha, die erwarten, dass ich ihnen helfe, nur weil ich gesagt habe, dass ich gegen Belästigung bin. Weißt du, keine Ahnung. Also vom 1.1. rum. Ja, da passt dann ja auch nochmal dieser Remy rein. Ne? Das war ja jemand, der auch schon zu der Zeit, kurz nach dieser Sache muss das gewesen sein, die Gruppe verlassen hat und dann gesagt hat, man ist für die nur interessant, wenn man einen gewissen Öffentlichkeitswert hat. Ja? Und man kriegt nicht geholfen, wenn man ein Nobody ist, sondern eigentlich ist das nur interessant, wenn jemand genug Twitter-Follower oder sonst irgendwie Cloud hat und man da davon profitieren kann als Crash Override Network. Ja. Den hatten wir ja vorhin kurz ausgeklammert bei der Vorstellung. Das passt da ganz gut hin. Okay. Jetzt überlege ich gerade, wie mache ich das, dass ich über die Leaks rede, ohne aus diesen Leaks zu zitieren? Zusammenfassen einfach. Also was ich zum Beispiel sehr erheiternd fand, waren die immer wieder aufkommenden Diskussionen über Brianna Wu. Also Brianna Wu, wer die nicht kennt, ist eine Spieleentwicklerin mit Talent zum Scheiße reden. Die veröffentlicht ja jetzt auch endlich die überholte Version von ihrem 2 Jahre alten Spiel. Und die ist mit ziemlich vielen dummen Äußerungen bei Gamergate immer wieder ein Lacher gewesen einfach und mit vielen völlig überzogenen Geschichten, dass Gamergate sie daheim belauscht und dass sie nachts nicht schlafen kann wegen Gamergate und was weiß ich, nicht alles. Und Gamergate hat sie eigentlich immer belächelt. Ja? Und man sieht, dass diese Gruppe genau das Gleiche tut. Also wo man jetzt denken würde, die verteidigen die und finden die super, und so wird da ganz klar sich drüber lustig gemacht, dass sie keine Ahnung hat, oh, guck mal, das arme Küken steht ja ganz am Anfang ihres Shitstorms, da ist man immer verwirrt und so. Ganz, ganz von oben runter. Und die wissen ganz genau, dass die Frau nicht alle Tassen im Schrank hat, auf gut Deutsch, aber sie benutzen sie trotzdem für ihre Zwecke. Und wahrscheinlich ist es auch noch so, wenn sie sich dann treffen, freuen sich alle und klatschen ab und so. Und sind nett zueinander und dann halt hinter verschlossenen Türen Brianna. Ja. Also allein sowas zeugt schon von so schlechtem menschlichen Umgang. Ja. Also da wird auch wieder klar, dass halt eben nicht jeder in diese Gruppe mit aufgenommen wurde, sondern halt auch nur Leute, die nützlich sind. Ich glaube, an irgendeiner Stelle wird auch gesagt, so die Brianna ist schädlich, weil sie ist halt einfach so irre. Ja. Und ja, wenn man nicht eine gewisse Reichweite besitzt, dann kann man da überhaupt nicht mitmachen. Okay, also, ja, was kommt in diesen Leaks eigentlich alles so vor? Also wir haben ja schon, bestimmt jetzt schon zum dritten Mal gesagt, Crash Override Network, Anti-Harassment und ja, angeblich hilft es den Opfern, wird ja auch finanziert. Und in diesen Leaks gibt es zum Beispiel jetzt eine Stelle, da wird halt eben über Randy Harper diskutiert, ja, wie sie halt eben da die Facebook-Leute gedoxt hat, also die Informationen zusammengetragen und öffentlich präsentiert hat. Ich glaube, sie hatte dann immer einen Namen, manchmal eine Adresse und Telefonnummer und hat dann halt gesagt, noch ein Arschloch und ach, guck mal, noch ein Gamergate-Supporter und so. Und ja, jeder in dieser Skype-Gruppe beklatscht das und sagt, oh wow, Randy, du bist ja so ein Badass, du bist ja so tough und so, ja, und begrüßt das Ganze, ja. Und dann gibt es dann halt so Zitate, also wenn halt jemand stellt sich halt eben die Frage, Mann, wie dämlich muss man eigentlich sein, dass man auf Facebook einer Hassgruppe beitritt, ja, ich glaube, es ging ja um die Gamergate und Not Your Shield-Gruppe, da war ich übrigens auch Mitglied, kommen aber nicht bei den Doxes vor, Wayne. Und ja, das Ganze wird dann halt eben beklatscht, ziemlich, wie soll ich sagen? Suffisant? Suffisant, ja. Also die beärmern sich über solche Geschichten ganz einfach. Das ist für die auch nicht wirklich was Ernstes oder was, das machen die einfach mal. Ja, das ist, halt das bei ist denen, wie Tauben vergiften, die sind halt schädlich, weißt du? Ja, bei anderen Tieren hätte man vielleicht Mitleid und so, aber das sind Tauben, die sind schädlich. Ja. Ratten, kannst du alle vergiften. Ja, und was halt in dieser Gruppe halt auch immer öfters vorkommt, ist halt dieses Präsentieren von Tweets. Ja, ich glaube, der Chris hatte damals, als wir die Gamergate-Streams hatten, was Interessantes gesagt. Und zwar auf Twitter ist es so Grabenkämpfe und dieses gegenseitige Präsentieren von Tweets ist so wie eine Trophäe, die man sich schnappt. Dann läuft man schnell zurück und zeigt es so seinen Followern. Hier, guck mal, das habe ich gemacht oder das hat der gesagt. Und das machen die in dieser Gruppe quasi auch. Ja, da wird dann immer gesagt, guck mal da, jetzt auch zum Beispiel als Reaktion auf dieses Doxing, viele Leute, die auf Facebook waren, hatten natürlich auch einen Twitter-Account, fanden das überhaupt nicht lustig, haben dann halt angeschrieben gesagt, ständig sagt ihr, ihr werdet die Opfer, ständig sagt ihr irgendwie, niemand versteht euch und dann macht ihr sowas. Ja? Und genau über das wird in dieser Gruppe halt eben auch gesprochen und dann wird halt gesagt, haha, guck mal, schon wieder einer. Ja? Also nur mal so als Beispiel. Das war die Facebook-Geschichte. Moment, ich hatte mir mal irgendwo noch einen Bookmark gemacht, eine Sekunde. Ja, genau, es gibt halt eben auch eine Liste von diesen Facebook-Usern, die gedoxt wurde. Es war dann auch bei Crash Override bekannt. Genau, Feminist Frequency Staff Member, also halt diese Queen I Moon, das hatten wir jetzt ja eh schon gesagt, also können wir es nochmal ruhig wiederholen. Die hat sich halt eben da auch geäußert, gesagt, irgendwie, ja, das finde ich total gut, dass du das machst, weil das sind ja die Bösen. Ne? Allerdings ist es kontrovers und wenn Randy die Chance dazu hat, soll sie das doch bitte löschen. Also so ein bisschen, also sie kratzen immer so an der Selbsterkenntnis dran vorbei, knapp, treffen es fast und dann schlenkern sie wieder zurück und sind wieder in diesem Gruppendenk drin. Ja? Jedenfalls wird dann halt gesagt, ja, Randy, also mein Partner denkt, du bist eine richtig harte Sau dafür, dass du das machst. Ne? Und ich meine, im Endeffekt hat sie sich einfach nur in diese Facebook-Gruppe da als Mitglied eingeschmuggelt und dann halt die ganzen Leute da gedoxt präsentiert. Vielleicht hat sie gehofft, da irgendwie an Informationen von etwas bekannteren Gamergatern zu kommen. Ich weiß es nicht, kannst du raten. Ja. Und die haben sich auch immer darüber beschwert, dass ja der Total Biscuit, dass der ja Krebs hat, und dass dann alle immer rumheulen, wenn man versucht, ihn in den Schmutz zu ziehen und sein Leben zu zerstören. Ja. Er hat ja den Krebsbonus. Ja, Total Biscuit trotzdem hat sich ja dazu auch selber zu den Logs nochmal geäußert und hat auf seine nonchalante Art und Weise ja auch gleichzeitig Rache genommen, im Endeffekt, indem er den Aspekt mit dieser Game Jam von Disney Polaris, die Zoe Quinn vor Gamergate, also kurz vor Gamergate, so im Jahr vor Gamergate oder so, war Zoe Quinn bei einer Show, die Disney Polaris für YouTube oder fürs Fernsehen sogar produzieren sollte. Da sollte praktisch eine Game Jam nachgestellt werden, also verschiedene Teams setzen verschiedene Spielkonzepte um. Und das wird gefilmt, so ein bisschen wie so eine, ja, wie Deutschland sucht den Superstar oder irgend so ein Scheiß, halt so Reality-mäßig. Und Zoe hat das Ganze torpediert, indem sie zum Beispiel versucht hat, das Product Placement zu sabotieren, etc. Am Ende ist diese Geschichte geplatzt. Und die Leaks bestätigen lustigerweise auch, dass das im Endeffekt auch ihre Absicht war. Also sie hat da im Endeffekt eine Produktion sabotiert, die $400.000 gekostet hat und den Produzenten oder was der Regisseur, eins von beiden, den Job. Ja. Einfach nur, weil sie mal antikapitalistisch und cool sein wollte. Ja, also meine es gibt persönliche ja Leute, Vermutung, aber sie hat es gemacht, weil sie sich nicht hochschlafen konnte. Das ist meine persönliche böse Vermutung. Also ich hatte bis immer angenommen, dass es halt eine Konkurrenz zu ihrem eigenen Game Jam war, aber jetzt nach 2 Jahren, nachdem ihr Game Jam immer noch nicht stattgefunden hat, obwohl sie da auch Geld für bekommen hat, ne, und da muss ja, man auch, ist diese Vermutung auch im Winde verweht. Ja. Da musst du auch präzisieren, sie hat das Geld auf ihr PayPal-Konto. Also das ist so, als auf würde ich sagen... persönliche PayPal-Konto, ja. Als würde ich sagen, ich mache jetzt irgendwie eine Charity, überweist mir das Geld einfach. Ja. Und nach 2 Jahren ist immer noch nichts passiert. Warum fragt da kein Journalist nach, frage ich mich. Ja. Jeder kleine Early Access oder Greenlight-Scam, ja, oder wenn Sachen nicht stimmen oder irgendwas nicht passt, das wird sofort breitgetreten. Guck mal, was für eine Lolcow dieses, wie das hieß das, World War Z oder so war. Wochenlang haben sie darüber geschrieben, was das für ein Abzocke ist. Ja. Und da ja, macht ja, eine Frau... Ja, genau. Und da lässt sich eine Frau das Geld geben für eine Game Jam, die einfach nicht existiert und niemand fragt sie. Niemand. Ja. Da ist diese Mauer des Schweigens um die heilige Zoe. Das ist eigentlich genau das, was Aaron, glaube ich, verhindern wollte mit dem Zoe-Post. Aber sie haben sie trotzdem gebaut gegen alle Widerstände. Und heute traut sich fast, vielleicht trauen sich Journalisten auch gar nicht mehr kritisch zu fragen, weil sie wissen, es gibt Dresche von meinen Kollegen. Okay. Und wir wieder beim Gruppenzwang wären. Vielleicht nochmal auf dieses Doxing zurückzukommen. Ja, also auf der Seite vom Crash Override Network, da steht dann nochmal so ein schöner Primer über Doxing. Ja, und ich übersetze es gerade mal. Die schreiben da, die natürliche Reaktion gedoxt zu werden, ist Angst, wenn nicht sogar Panik. Sich verletzlich zu fühlen und angegriffen ist absolut verständlich. Doxing ist dafür, also wird gemacht, um halt eben das eigene Sicherheitsempfinden zu verletzen, ja, und halt diese Panik auszulösen. Es wird gemacht, um halt die Leute einzuschüchtern und ja, dass sie sich halt nicht mehr trauen, irgendwas in der Öffentlichkeit beziehungsweise im Internet zu schreiben. Genau, und zwar diese Doxer machen das so, dass sie halt öfters mal Informationen sammeln, ne, die zusammenpacken und aufbereiten und dann in eine Dumping-List packen, wo sie es dann halt irgendwie bei Google Trends verteilen oder auf irgendwelchen Imageboards, um quasi Leute gegen diese Person, die gedoxt wurde, aufzuhetzen. Also das steht jetzt so im Groben auf der Seite vom Crash Override Network. Die sind sich also quasi bewusst, dass Doxing ein Problem ist. Ja. Scheinen aber überhaupt kein Problem damit zu haben, selber Leute zu doxen. Da merkt man schon diese kognitive Dissonanz. Ja. Es gab da nochmal so eine Geschichte über Ben Kutschera, falls ihr euch auch noch erinnert. Ja, der ist ja auch mal kurz in Ungnade gefallen. Und das wird hier in diesen Leaks auch nochmal thematisiert. Da wird halt gesagt, ah ja, hier, Kutschera hat den Handschuh hingeworfen, so den Federhandschuh. Ja, und jetzt müssen wir es ihm mal zurückgeben. Und da hat sich dann jemand aus dieser Gruppe die Mühe gemacht, sich seine LinkedIn-Profile und alles durchzusehen und seine Mitarbeiter zu belästigen. Ja, die wurden nicht nur gedoxt, die wurden dann auch von dieser Person angeschrieben. Und ja, da wird dann halt nur süffisant gesagt. Und das, Leute, ist der Grund, warum man seine Mitarbeiter nicht in seiner Biografie erwähnt. Ja? Also überhaupt total unreflektiert. Ja? Die sind überhaupt nicht in der Lage, eine Sekunde wird noch gesagt, Doxing ist das Schlimmste auf der ganzen Welt und eine Minute später, ne, heißt es dann irgendwie so, oh, der hat uns ein Wehweh getan, jetzt müssen wir voll einen reinknallen, ihr gebt mir mal alle Infos, die du ihn hast. Ja? Oh Mann, ey, das sind die Opfer, ey, da kannst du nur mit dem Kopf schütteln. Ja, da war noch eine Geschichte mit so einem, mit einem Kriegsveteran, da erinnere ich mich nur ganz grau dran, ich glaube, das war irgendwann mal im Februar 2015 oder so, wo halt eben, das war so ein Purple Heart Kriegsveteran, also der ist quasi in den Irak gegangen, wurde verletzt, einen Orden bekommen und so, und ja, der wurde dann halt auch eben von Twitter runter geekelt, von dieser Gruppe. Ja, und es ging irgendwie, glaube ich, um PTSD, also dieses posttraumatische Stresssyndrom, wie man es im Deutschen nennt, wo Feministen immer irgendwie sagen, ich kann das und das mir nicht angucken, ich kann dünne Leute nicht sehen, dann bin ich getriggert. Ja, getriggert, das ist ja auch so, dieses sich unwohl fühlen in Anwesenheit von Dingen, die einem peinlich sind, die man nicht mag. Und dieser Kriegsveteran hat sich halt eben dazu geäußert und hat gesagt, ihr dämlichen Kinder, ihr habt doch keine Ahnung, ja, ich war im Irak, auf mich wurde geschossen, ja, wenn ich irgendwie was knallen höre oder so, ja, dann kriege ich Panik und verfall in eine Angststarre. Und das war Grund genug für diese Leute, ja, sich auf den zu stürzen und so lange mit Nachrichten zu bombardieren, bis der dann halt eben auch seinen Account dicht gemacht hat, ja. Und ich meine, was war sein Fehler? Ja, dazu, dass er sich da zu seiner Krankheit geäußert hat, ja, und dass er das in halt Perspektive eben rückt, was PTSD ja wirklich ist. Also die genau. Krankheit PTSD als Begriff, das wurde innerhalb vom Ersten Weltkrieg entworfen, wenn die Leute wirklich einen nervlichen Schaden hatten. Und da kann man mal Shell Shock und World War One eingeben, sich die Videos angucken und das dann mit Twitter zu vergleichen. Wenn man so ein Video mal gesehen hat, wie eine Person, die unter PTSD leidet, wie die aussieht und sich dann überlegt, dass Leute da sagen, ich bekomme PTSD, weil Leute auf Twitter mit mir mein Argument blöd finden oder ein Disagreement, also einfach nicht mit mir übereinstimmen, mit meiner Meinung, das ist schon heftig. Also, ja. Ja, Julia Schramm hat das übrigens auch behauptet, sie hat PTSD von Twitter bekommen. Finde ich gut. Die Julia Schramm ist die Beste, ich habe sie so gern. Das ist besser wie jede Witzseite, weißt du, besser wie jeder Comic, hat man immer was zu lachen. Ja. Okay. Genau. Das ist auch erwähnenswert. Und zwar war ein Kernargument von den Leuten, die gegen Gamergate waren, öfters auch diese Leute, die Gamergater, die möchten nicht, dass es Frauen in Tech gibt. Die möchten nicht, dass Frauen in der Computerspieleindustrie arbeiten. Dass sie programmieren, solche Sachen. Ja. Und wenn man das wirklich glaubt, dann, was macht man natürlich? Ja, man ekelt eine Frau, die in der Industrie arbeitet, raus und versucht sie auf Biegen und Brechen zu feuern, beziehungsweise, dass die Arbeitgeber sie feuert. Ja. Jetzt muss ich mal gerade kurz gucken, was war nochmal der Auslöser. Und zwar irgendjemand von denen hat sich getriggert gefühlt und gesagt, ja, ich glaube, sie hat irgendwas über Schwarze geschrieben oder so und dann hat irgendjemand von denen das falsch aufgefasst, ja, sind auch alle leicht offended, ja, leicht beleidigt und hat gesagt, sie würde im sprichwörtlichen Sinn Sklaverei verherrlichen, ja, und das war dann der Grund genug, dass halt eben die Leute aus dieser Gruppe, ne, auch wieder, auf jeden Fall, dass die sich auf sie gestürzt haben. Nicht zu vergessen auch Liana Kürzner, ja, der also eine kanadische YouTube-Persönlichkeit und die hat wohl auch Fernsehen gemacht in Kanada, auch eine Games-Enthusiastin, die sie halt auch versucht haben. Ja. Und die Kerzen, die ist auch eine Feministin und die hat sicher eine Kritik an Anita Sarkeesian geübt und wurde dafür auch ziemlich mies behandelt, wo ich das dann schon relativ interessant finde, dass selbst wenn du sozusagen die Ideologie bereits teilst, dass wenn du dann sozusagen die Königsbiene beleidigst oder Kritik übst, so selbst wenn du dann eigentlich Teil von dem Schwarm bist, dass du trotzdem in Ungnade fällst. Bist du von den Goonie Beard Drones totgestochen? Ja, und das ist halt absoluter Tribalismus. Also, das ist keine Ahnung, das ist. Ich weiß auch nicht. Ja, Frau sein, du machst das nicht richtig. Ein Ratgeber von den Crash Override. Ich suche hier gerade meinen Bookmark, das ich noch dazu gemacht hatte, wo quasi dieser eine Journalist angeschrieben wurde, nach dem Motto, hier, wir brauchen da mal eben eine Quelle für den Wikipedia-Artikel, schreib das Ding, ja. Und zu Wikipedia muss man halt auch sagen, liebe Journalisten, wir merken das, dass ihr sehr, sehr häufig dort abschreibt, wenn ihr sozusagen unbiased einen Artikel drüber schreibt. Man sieht es ganz genau daran, wenn die Nobelpreisverleihung ist, gibt es Trollgruppen, die regelmäßig sozusagen die Wikipedia-Einträge verunstalten von den Leuten, die einen Preis gewinnen und tun dann ganz lustige Sachen mit dazufügen. Das sind zum Beispiel jemand, der in Physik einen Preis gewonnen hat, dass er auch Vogelkundler ist. Und man sieht dann dutzende Seiten, die das dann wiederholen, dass das ein Vogelkundler ist. Also ein großer Teil von der Kritik in Gamergate an ihre eigene Spielepresse hat auch was damit zu tun, dass generell auch in der größeren Presse, also irgendwie, dass das ganze Quellen, Recherchieren und so, dass es immer mehr verkommt. Also bitte als Journalist generell einfach mehr sich um die Themen wirklich bemühen oder kümmern und vielleicht Themen, wovon man wirklich gar keine Ahnung hat oder keine Ahnung haben will, vielleicht auch weglassen, weil man keine Ahnung hat. Also oder einem Kollegen sagen, hier, da ist was Interessantes, du interessierst dich doch für Spiele. Ja. Das muss es doch auch irgendwie, oder du kennst dich doch in der Internetkultur aus, oder irgend sowas. Oh. Ja, aber das bringt mich zu einem Punkt irgendwie, den ich eh so gegen Ende hin des Streams ansprechen wollte, und ich habe ja vorhin schon mal vorher gesagt, ich bin heute nur bis 10 da. Deswegen würde ich das auch gern tun. Das hängt damit zusammen mit gerade der deutschen Resonanz auf die Con-Leaks. Sie existiert nämlich nicht. Nee. Also niemand, keiner, überhaupt niemand außer uns jetzt hat meines Wissens bisher da auf Deutsch drüber gesprochen oder geschrieben. Und das finde ich doch ein bisschen bedrückend, zumal ich mir es nicht habe nehmen lassen, gestern nochmal den Herrn Kogel anzuschreiben, den ich vor einigen Tagen schon angeschrieben habe. Wenn ihr nicht kennt, das ist unser Lieblings-Goonie-Beard-Journalist, New Games Journalism, Heini von RBB Radio Fritz. Und der hatte damals diesen Stream, wo er zusammen mit dieser Feministin aus We Hunted the Mammoth, einem Blog von einem Gamergate-Hasser, vorgelesen hat praktisch. Und den habe ich gebeten, doch jetzt im Licht dieser neuen Erkenntnisse, nachdem auch diese Leaks nicht nur von Ian Miles Chong, sondern auch von Randy Harper und von Peter Coffin bestätigt worden sind auf Twitter, sich wenigstens damit zu beschäftigen. Und er hat mir dann eine tolle Antwort geschrieben, die im Endeffekt freundlich formuliert, leck mich am Arsch, war nämlich, er habe keine Zeit, weil er habe wichtigere Projekte. Ja. Finde ich halt ein bisschen doof, weil die Zeit uns zu verleumden und diesen Leuten, die in den Leaks ganz klar als Täter drin sind, den Opferstatus zuzusprechen, und zu sagen, die werden ganz schlimm harassed. Ne? Und jetzt, wo die Beweise auf dem Tisch liegen, dass die auch nicht unschuldig sind, da hat der Herr dann keine Zeit. Außerdem hat er auch Aufträge geschrieben und nicht Projekte. Was ja auch ein kleiner, aber durchaus wichtiger Unterschied ist, nach dem Motto, I was just following orders. So kommt mir ja schon fast so ein bisschen vor, ja, es wurde ja beauftragt. Ich habe ja auch ganz am Anfang mit dem Peschke von der GameStar damals einen Briefwechsel gehabt, deswegen habe ich auch die GameStar-Redaktion, beziehungsweise den Herrn Graf, der ja zumindest einen Hauch einer Legitimität bei Gamergate sehen konnte, die mit den Con-Leaks halt knallhart bestätigt ist. Aber kommt keine Reaktion. Also die deutsche Spielepresse. Ich habe auch noch so oft versucht, irgendwelche Leute darauf hinzuweisen, dass ja meine Vermutung damals aus dem Ruhrbarone-Beitrag, dass jetzt Gamergate benutzt wird, um irgendwelche die Redefreiheit einzuschränken, irgendwelche Zensurbestrebungen da durchzusetzen. Ja, mit diesem ganzen Hate Speech Bullshit, wo sich ja da überall darauf bezogen wird, inklusive vom Land Nordrhein-Westfalen, da weiß der Teufel nicht, was zigfach bestätigt wurde. Aber das ist dann auch nur so Achselzucken halt. Und das ist halt schon heftig. Also Meinungsfreiheit wird aufgrund von einem Skandal untergraben, wo die Leute, die Opfer waren, auch Täter waren, überwiegend Täter waren. Ich will nicht absprechen, dass sie auch Opfer sein können. Wie gesagt, viel Aufmerksamkeit führt immer zu sehr merkwürdigen Sachen, weil Menschen zum Teil merkwürdig sind, aber halt einfach, was in den Leaks drinne steht und einfach so diese Reaktion, dafür habe ich keine Zeit. Das ist schon als Journalist, ist das ein Beruf in den Schmutz ziehen. Also das ist ekelhaft. Also jeder Journalist sollte sich eigentlich schämen, dass so eine Person einfach das Berufswesen niedermetzelt. Das ist, keine Ahnung, das ist ekelhaft einfach nur. Es ist wie ein Arzt, der Menschenexperimente macht, der tut auch den Beruf von Arzt sein in den Schmutz ziehen. Also, ja, oder der halt nur Leute behandelt, die seine ideologische Meinung teilen. Und wenn nicht, ihnen falsche Medikamente gibt. Ja. Oder halt nicht hilft. Ja, so, ja. Da habe ich jetzt keine Zeit. Ich habe andere Aufträge, Privatpatienten. Ach, fuck, das, ich finde das so traurig, weil wir denken an unseren Spezi Ebmeier, wir denken an den SWR, an Zündfunk vom Bayerischen Rundfunk, an die Tante von ZDF, wie hieß dieses Pixel heute plus, irgendwas, heute plus. Und wie sie alle heißen, ja, wie sie alle, hier endlos lang, ja, alle Scheiße geschrieben haben. Und jetzt auf einmal heißt ja, nö, ja. Ja, das war schon die ganze Zeit eigentlich so, ne? Also ich sag mal, als Ebel da beim SPG Airplay war, wollte es ja auch keiner hören. Ja, ja, aber wenn du mit der noch rauchenden Knifte auf der Polizei stehst und die Leute gucken alle an dir vorbei, ja. Also ist ja, das wundert mich dann schon ein bisschen, weil ich doch eigentlich, das ist doch auch, was ich von einem Journalisten erwarte, eine gewisse Neugier. Wenigstens ja, mal nachfragen, ne? Und wenn ich der Kogel wäre... Ja, die wissen halt alles schon vorher, ne? Das haben wir auch die ganze Zeit gemerkt. Also ich kann mich noch genau daran erinnern, als das losging, ne? Da, also ich kann da nur von mir reden, aber ich denke mal, dass es sicherlich den meisten so ging. Ich habe halt erstmal gedacht, naja, die Leute haben halt irgendwelchen Quatsch darüber gehört und jetzt zeige ich denen, was wirklich dahinter steckt und dann, ja, dann wird sich da schon was ergeben, aber... Wir wurden ja nur belächelt, so nach dem Motto, ja, wir wissen schon Bescheid, ihr so hier, ne, besorgte Gamer, Kacknerd, Pegida, was der Teufel nicht was. Ich weiß, dass ich das schon öfters erzählt habe, aber einfach nur, dass ich mit dem SWR auf Twitter schreibe und die einen Artikel über eine Feministin haben, die in die Presse gekommen ist, weil eine Bombendrohung falsch war. Eine Amoklaufdrohung mit der Anita Sarkeesian, dass die falsch war, wenn ich mir die Mühe mache, in die USA zu fliegen, auf eine Veranstaltung, die so ähnlich ist wie der Presserat hier, das ist das amerikanische Äquivalent dazu, dass ich dort evakuiert werde und draußen vor der Tür stehe, nachdem die Polizei vorher schon informiert war, dass wahrscheinlich ein Haufen Drohungen reingehen werden und dann an eine Zeitung Drohungen bekommen hat, und die dann die Polizei informiert hat, und ich vor der Tür stehe von dem Event, wo man bespricht, dass der Journalismus nicht in der Lage war, das Thema anständig zu behandeln, dass ich dann dort mit SWR schreibe über meinen Twitter und dort vor dem Ding stehe und sich dafür scheinbar niemand irgendwie interessiert. Das fand ich schon irgendwo einfach enttäuschend im Sinne von, bei Journalisten haben wir ja so theoretisch das Gefühl, dass sie Sachen herausfinden wollen, Sachen in Ordnung bringen wollen, auf Missstände hinweisen. Und das fand ich schon ziemlich enttäuschend. Und keine Ahnung, ich würde das wahrscheinlich noch 5-mal erzählen, aber keine Ahnung. Ja. Ja. Okay, um nochmal auf die Leaks zu kommen. Wir hatten ja schon über die Einstellung zum Doxing jetzt genug gesprochen. Jetzt habe ich mir noch ein paar Sachen markiert, die ich auch interessant fand. Und zwar, es gibt ja, wie wir schon vorhin auch gesagt haben, viele Journalisten, die lesen sich den Wikipedia-Eintrag durch von Gamergate und denken sich so, ja, okay, gut, jetzt weiß ich ja alles, jetzt bin ich informiert. Und überlegen überhaupt nicht, dass halt eben dieser Gamergate-Artikel auf Wikipedia auch selbst im Mittelpunkt einer Kontroverse stand, eines regelrechten Editorenkriegs auf Wikipedia. Ja, also... na gut, ich kann nur mal ein bisschen ausholen. Es ist ja so, dass halt Wikipedia teilweise, gerade wenn es um Politik geht und um solche Geschichten, ein Schlachtfeld ist. Also das Ganze wie ein Krieg ausgetragen, politischer. Und bei dem Gamergate-Artikel ist es eben auch passiert. Und irgendwann ist das Ganze eskaliert und führte dann zum Beispiel auch dadurch, also dazu, dass es halt echt drakonische Strafen dafür gab, wenn man halt eben gegen die Regeln verstoßen hat und an diesem Artikel rumgeschrieben hat, ich kenne mich jetzt mit Wikipedia nicht so aus, auf jeden Fall, wenn man da halt nicht alles wirklich peinlichst beachtet hat. Ja. Und einer dieser Wikipedia-Editoren, der halt wirklich ganz eifrig diesen, ja, man kann es gar nicht mehr anders sagen, auf diesem Artikel gehockt hat und jede Änderung, die irgendwie ein bisschen neutraler, ein bisschen positiver Gamergate halt hätte, ja, Gamergate hätte aussehen lassen, wurde gleich sofort wieder revidiert, wurde gleich wieder rückgängig gemacht, also der hat halt eben sein Admin-Privileg ausgenutzt, ja, und halt das dann letzten Endes, Gott sei Dank, auch verloren. Aber das war auch nochmal ein Kampf. Person, über die ich spreche, ist Ryu Long. Ich denke mal, erwähnen kann ich den schon, weil es wird ja im Internet auch sehr viel schon über ihn geschrieben, auch in Bezug zu Wikipedia. Ich glaube, nicht nur in Bezug zu Gamergate ist er da irgendwie mal aufgefallen, sondern auch bei anderen Artikeln, die mir jetzt gerade nicht so einfallen. Ist er nicht am Ende sogar komplett rausgeflogen? Er darf nichts mehr auf Wikipedia schreiben. Er ist jetzt auf dieser, wie heißt es noch, Ratiopeda oder so und lässt sich da... Rational Wiki, genau, das war's. Und ja, also der Gamergate-Artikel auf Rational Wiki ist übrigens auch von ihm. Ne? Kann man sich bei denken, was man möchte. Ryu Long ist die Person, um die es geht, und die wird halt eben auch in den Leaks erwähnt. Selbst mitgemacht bei dieser Gruppe hat er nicht. Allerdings jedes Mal, wenn es irgendwie um so Wikipedia-Geschichten ging, wurde halt auf den Plan gerufen, also er stand halt auch mit den Leuten im Kontakt, im direkten Kontakt. Und also ein Beispiel, das ich jetzt hier mal anführen möchte, ist also 4chan, dieses Imageboard, hat halt auch eine Wikipedia-Seite, ganz klar, gibt es schon ewig. Und als Gamergate stattfand, hielt man es für nötig, die 4chan-Seite zu editieren und dann halt eben auch zu schreiben, ja, dass halt eben diese Leute, die diese Gamergater von 4chan runtergeschmissen wurden, ja, es war ja eine Zeit lang so, dass halt eben dieses Thema auf 4chan komplett zensiert wurde, ne, und dann der Streisand-Effekt das so hochgepusht hat, weil Anons, also so nennt man die Nutzer auf Imageboards, die sind es nicht gewohnt, dass man sie zensiert, ja, da reagieren die sehr allergisch drauf. Naja, auf jeden Fall hielt man es für nötig, dass das eben auf dem Artikel von 4chan auch auftaucht, und weil das halt zu dem Zeitpunkt damals am 4.01.2015, das kann ich ja soweit sagen, nicht der Fall war, wurde halt eben Ryu Long angeschrieben, und dann so als persönlicher Wikipedia-Plant, ja, hat er das dann halt auch in kürzester Zeit geändert. Und er hat es halt auch, da habe ich noch ein anderes Beispiel für, Moment, genau, und zwar ihm wurde die Texte sprichwörtlich zugespielt. Also man hat ihm nicht irgendwie gesagt, hier, das und das, lass es mal so und so erscheinen. Nein, man hat ihm ganze Textpassagen zukommen lassen aus dieser Interessensgruppe, aus dieser Con-Gruppe, und die hat er dann wirklich auch 1:1 so übernommen. Das Ganze kann man nachprüfen. Es gibt ja bei diesen Artikeln auch immer eine Historie, ne? Da kann man sich dann die verschiedenen Versionen angucken, und wenn man dann halt eben vergleicht, was in dem Leaks geschrieben wurde, was dann nachher bei Wikipedia geändert wurde, ist es leicht zu sehen, dass er halt eben die Anweisung aus dieser Con-Gruppe erhalten hat. Nein, die haben ja sogar Artikel geschrieben, damit er dann eine Referenz für seine Behauptung hat. Und das Lustigste ist noch, in einem Rational Wiki, was sozusagen ideologisch gefärbtes Wiki ist, da hat der Call Death aus dem Chat uns darauf hingewiesen, der ist ja auch nochmal dort rausgeflogen. Also er ist aus einem ideologisch geprägten Wiki dann auch nochmal rausgeflogen, weil er so obsessiv dem Thema hinterhergerannt ist. Also, das muss man auch erstmal schaffen. Also, ja, ich sag nur Gott sei Dank, weil solche Leute kann man auf Wikipedia nicht gebrauchen. Ich will gar nicht wissen, wie viele da noch heimlich agieren, ohne großartig aufzufallen. Es gibt ja so gewisse politisch motivierte Editatons, ne, also Marathons, wo dann halt großflächig Artikel editiert werden. Ja, angeblich soll es in Deutschland besonders schlimm sein. Also wir hatten vor ein paar Wochen auch in unserem Stream gezeigt von einer Universität einem Professor, der da gesagt hat, dass er also irgendwelche Verweise auf die deutschsprachige Wikipedia nicht mehr zulässt, weil das zu ideologisch und zu viel Quatsch ist. Also ich glaube, das war was sogar eine Sozialwissenschaft. Auf jeden Fall hat er irgendwie gemeint, die Leute könnten selbst die einfachsten Begriffe da nicht richtig erklären und so. Auch ein lustiges Beispiel dabei, aber ich kann mich gerade nicht mehr daran erinnern, was das war. Verbrennabilität oder irgendwie sowas. Also irgendwas, was jetzt wirklich keine Kunst ist, aber es stand halt kompletter Quatsch da. Finde ich gut. So muss das sein. Wikipedia, Alter. Ohne Spaß. Ja. Gut, erwähnt habe ich das jetzt halt, damit halt auch klar wird, ne? Also ich weiß nicht, ob sich das vielleicht immer noch mal ein Journalist anhört oder so, aber der Gamergate-Artikel ist wirklich mit Vorsicht zu genießen, ja. Also aus den Leaks geht nun mal ganz glasklar hervor, dass die auch angegeben haben, was denn jetzt in diesen Artikeln zu stehen hat. Und das ist nun mal eine eigene Interessensgruppe. Also da muss man echt abwägen, ob man dann die Informationen da alle wirklich benutzen möchte. Kommen wir zur Opfermentalität. Also wir haben das ja heute schon erwähnt, Zoe Quinn wurde ja quasi als unantastbare Heilige, als Jeanne d'Arc des Indie-Gamings hochstilisiert. Ja, die wurde halt überall gelobpreist für ihre Tapferkeit, für ihre Kraft, die sie aufbringen muss, um halt diesen Trollansturm standzuhalten, diesem Shitstorm, den dieser widerliche Ex-Freund Aaron Yoni auf sie zugelassen hat. Ja. Und wir hatten es auch nochmal kurz angesprochen am Anfang, dass halt eben viele Leute aus diesen Leaks Gamergate immer mal wieder provoziert haben. Ja. Und dann halt sagen konnten, so, ja, jetzt werde ich wieder, wie haben sie es genannt, Dogpiling, ja, halt eben, wenn viele Leute auf einen Tweet reagieren und einem Account schreiben, das wäre Dogpiling, ist auch Belästigung. Ich glaube, auf Twitter führt es auch öfters mal dazu, dass halt eben dein Account dann, ja, dass du da mal 3 Tage eine Auszeit kriegst, im mildesten Falle, ja. Und aus diesen Leaks geht halt eben auch hervor, das ist meine Lieblingsphrase heute, dass die haben überhaupt gar keine Angst vor Gamergate. Also das kannst du mir nicht erzählen, ja, wenn die da darüber sich beratschlagen, wie halt eben sie Gamergater provozieren, ja, es gab ja auch viele, die halt wie soll ich sagen, die wurden dann immer verhaltener, weil sie genau wussten, wenn ich mich mit der unterhalte, ja, dann reißt sie das irgendwie aus dem Kontext. Und nachher bin ich wieder der Böse und sie die Arme, die von den White Knights beschützt wird. Naja, in den Leaks kann man zum Beispiel eine Konversation finden, wo dann halt eben sich darüber beratschlagt wird, wie man dann halt eben wie man halt eben Kotaku in Action einen Schlag versetzt, ja. Und das hat man halt eben gemacht, indem man es gab Gamergate-Boykott-Threads, also quasi, wo halt eben zu einem Boykott von bestimmten Spielefirmen aufgerufen wurde, die halt eben in gewisser Art und Weise sich unethisch verhalten haben, ne? Beziehungsweise es waren nicht Spielefirmen, es waren Advertiser wurden angeschrieben, also Werbetreibenden auf bestimmten Seiten und denen halt eben gesagt, ja, also sorry, aber diese Seiten schreiben das und das über eure Zielgruppe, die Gamer, und wenn ihr weiterhin Werbung bei denen treibt, dann da kauft man nichts mehr bei euch. Ne? Und diese Boykott-Threads wurden dann halt eben von dieser Gruppe animiert, ja, massenhaft reported, und das führte dann nachher sogar dazu, dass halt auf Kotaku und Action diese Boykott-Threads, die wurden halt komplett weggebannt. Die waren dann nicht mehr erlaubt. Es hat halt eben, ja, es war natürlich ziemlich hinderlich, da ganz einfach, dass es ein sehr wirksames Mittel war, um halt eben diese Seiten unter Druck zu setzen, ne? Denen halt quasi den Geldhahn abzudrehen und ein bisschen einfach Dampf unterm Arsch zu machen und in einer gewissen Art und Weise zu zeigen, nein, diesen Scheiß, den ihr da schreibt, der führt letzten Endes dazu, dass ihr Geld verliert. Ja, ich meine, gut, Gorka wurde dicht gemacht. Den letzten Hieb hat Gorka Hulk Hogan verpasst, aber Gamergate hat, wie soll ich sagen, war so zwischendrin der Pitbull, der nicht losgelassen hat, ja, der halt immer wieder den auch Stöcke zwischen die Beine geworfen hat und so weiter, und da ich würde es jetzt einfach mal behaupten, auch seinen Teil dazu beigetragen hat, dass Gorka letzten Endes dicht machen musste. Ne? Es gibt doch dieses Zitat von einem Oberen bei Gorka, der gesagt hat, Gamergate hat uns eine 7-stellige Summe gekostet. Ja. Naja. Jetzt bin ich schon wieder total, sorry, ich werde langsam echt müde. Mhm. Genau, und zwar mein springender Punkt war ganz einfach, dass halt eben diese Leute, die da ständig auch in den Medien als Opfer stilisiert werden, die hatten überhaupt gar keinen Respekt vor ihren, ich sag jetzt mal, Gegnern, ja, den Gamergatern, haben die provoziert, haben versucht, den irgendwie zu schaden und waren sich auch immer bewusst, dass wenn sie halt eben auf diese Art und Weise reagieren, wenn sie halt eben da auf Agent irgendwelche Shitpost-Threads eröffnen, beziehungsweise sich anonym in diesen Imageboards äußern, um da halt Stunk zu machen und so weiter, dass sie halt eben dann auch Hass auf sich ziehen, weil vieles war davon auch leicht durchschaubar, ja. Und dann hat man halt eben schon erahnt, irgendwie, ach, jetzt kommt wieder der Lifshitz, der seine Zoe Quinn verteidigt. Ja, da gibt es auch ein paar Beispiele, muss ich mal gucken, ob man die dann nachher nicht noch in der Bio verlinken kann, das ist auch interessant. Genau, und das ganze Opfernarrativ wird halt eben durch diese Gespräche, die sie da in dieser Skype-Gruppe führen, auch komplett von ihnen selbst zerstört. Ja. Das Ding ist halt auch, dass dir die Polizei immer rät, dass wenn du gestalkt wirst, dass du sozusagen mit dem Stalker, mit dem Harasser, dass du mit der Person nicht in Kontakt treten sollst und sozusagen der Bericht, dass dich jemand belästigt, dass das sozusagen eine Information für deinen Stalker ist und dass das für ihn einfach Aufmerksamkeit ist, von der er sich ernährt. Also einfach dann die Leute sozusagen baiten in... dass dann Leute kommen und sagen, nein, also dass man sie baitet da drin, dass man eine Antwort von ihnen bekommt und dann zur Presse rennt und sagt, schaut mal, schaut mal, schaut mal. Also wenn du tatsächlich Angst hast, dann tust du dein Stalker nicht baiten. Also wenn du die Situation wirklich ernst nimmst. Sei denn, du hast vielleicht wirklich das Gefühl, dass es mehr sowas wie ethischer Journalismus und eine separate Feminismusdebatte ist, wenn du es tatsächlich noch so halber durchdringend tust, so irgendwie, weil ideal ist das Verhalten nicht und natürlich in einem Opfer Vorschriften zu machen, wie es sich zu verhalten hat, ist natürlich auch fragwürdig, aber wenn es halt von der Polizei kommt, von Kriminologen und Psychologen, naja, also es hilft dann vielleicht schon auch, also keine Ahnung. Ich meine, an sich habe ich bei dem Con-Netzwerk auch von Anfang an in Frage gestellt, ob Leute, die keine Psychologie studiert haben oder Kriminologie oder sowas, die wirklich nicht vom Fach sind, ob die generell, selbst wenn sie es auch wirklich gut meinen, was in Sachen vom Con-Netzwerk nicht der Fall ist, aber selbst wenn sie es wirklich gut gemeint hätten und gut versucht hätten, also versucht hätten zu machen, dass selbst in dem Fall, wenn du da keine weitere Ausbildung in die Richtung hast, das wortwörtlich von Arsch ist. Also wenn jemand zum Beispiel Krebs hat, dann ist er danach kein Krebsdoktor. Oder wenn jemand eine Psychose hat, kann er danach keine psychisch Kranken heilen. Also ist dumm. Einfach nur die Annahme an sich. Also. Ja, aber das zieht sich ja durch alle Projekte. Also das hattest du bei so ist Spielen, das hast du bei dieser dilettantisch gemachten Webseite, die Crash Network am Anfang hatte, wo dieser Timer immer wieder zurückgesprungen ist. Und naja, die haben ja jetzt auch nur einfach das WordPress-Theme verändert. Ja? Also wenn du jetzt mal drauf guckst, also ich weiß nicht, was benutzen aber, das Sparkle oder so. Ja. Aber ja, also alles ist nur half-assed. Nichts davon ist richtig. Warum sollte ich davon ausgehen, dass jemand, der alles improvisiert und on the fly entwirft, dass der gerade dann bei so einer Aktion wie Crash Override auf einmal Kompetenz und Sorgfalt walten lässt? Ja gut, aber ich guck mal, du, wir haben es ja einfach mit ausgesprochenen Narzissten zu tun. Ja, die glauben, alles, was sie machen, ist gerechtfertigt und auch nötig. Und das findet man auch immer wieder hier in diesen Logs, diese moralische Überlegenheit, die halt eben aus diesen Gesprächen raustropft. Da gibt es dann zum Beispiel ein Beispiel, wo sie halt irgendwie sagen, ja, Julian Assange hat sich jetzt mit Gamergate verbündet, ne? Kann sich ja noch an den Tweet erinnern, wo es dann irgendwie hieß, das ist nur die Spitze des Eisbergs, Gamergate bleibt am Ball, so, ja. Und da haben sie dann halt irgendwie gesagt, ja, wir müssen ihn ausschalten, so, ja, wir müssen ihm seinen Twitter-Account dicht machen oder was, ja, weil Randy Harper hat ja auch Kontakte zu Twitter. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal irgendwann mal erwähnt, ne, die sie dann halt auch eben immer benutzt, wenn dann zum Beispiel so Geschichten passiert sind wie, wenn zum Beispiel ihr eigener Account dicht gemacht wird, ne, weil sie Leute beleidigt oder so, ne, dann einen Tag später ist er plötzlich wieder da, als wäre nichts passiert. Und ja, genau, die haben es hier mit Narzissten zu tun, die, wie ich schon sagte, glauben, alles, was sie machen, ist total gerechtfertigt und alles, ja. Und wenn sie dann mal ein bisschen über die Stränge schlagen, ein bisschen extremer werden, Leute beleidigen, doxen, dann dient das immer dem höheren Wohl, weißt du? Naja, das wird dann überreagieren genannt, wie bei der Julia. Das Problem ist halt auch, dass diese Wagenburg sich sofort um die Leute schließt, sobald die einen Fehler machen. Und während die Wagenburg nicht gebraucht ist, sind alle damit beschäftigt, sich gegenseitig auf die Schulter zu klopfen und zu bestätigen, was sie für total gute Menschen sind und viel besser als die Goober, Graper und die ganzen anderen ganz schrecklichen Leute, die es da draußen gibt. Und das nährt wiederum diesen Narzissmus Und der frisst dann das gesamte Gehirn der Leute auf, glaube ich, einfach. Interessant ist da auch Social Autopsy, wo eine Frau versucht hat, auch sozusagen ein Projekt zu machen, wo es darum ging, sich mit Online-Bullying auseinanderzusetzen, um das besser zu machen sozusagen. Und die Leute ums Con-Netzwerk herum ziemlich hysterisch reagiert haben nach dem Motto, you will ruin everything, also du wirst alles kaputt machen und dann kommen die Leaks raus und dann denke ich mir so, also liebe Presse, wenn ihr nicht irgendwann mal das hinbekommt und um ehrlich zu sein, in Gamergate ist man das gewohnt, dass ihr wahrscheinlich ein oder zwei Jahre braucht, bis euch ein annähernd objektives Wort einfällt, aber so sagen wir, bis 2020 solltet ihr das vielleicht geschafft haben, den Skandal mal auch aufzurollen. Ja. Das wäre wirklich schön. Zu Social Autopsy und hier nach dem Motto, du machst alles kaputt, da habe ich auch noch was Schönes, Interessantes von den Logs gefunden. Und zwar ist es so, also Izzy Gilvest schreibt, er benutzt Bots, die aus diesem Kreis von Leuten Tweets raussuchen und dann angeblich nach, also zufällig die Tweets liken, ja. Also das ist schon mal lustig, weil erinnert euch noch an die Aussage, Gamergate, es wären 300 Leute mit Bots und Sockenpuppen und so. Hm. Naja, auf Izzy Gilvest trifft halt zu. Und ich könnte mir ziemlich gut vorstellen, dass halt eben dieses ganze Harassment und diese fiesen Tweets, die auch öfters mal von neuen Accounts kamen, dass es auch Bots waren. Und genau das hat dann Zoe Quinn gemeint, als sie sagte, du machst uns alles kaputt. Also ich muss jetzt nochmal dazu sagen, das ist eine Vermutung, ich habe keine Beweise dafür. Aber wenn ich mir die Leaks dazu angucke, wie die arbeiten, was die machen, dass die Bots benutzen, ja, dann macht es auf einmal doch Sinn, wenn es so wäre. Ja, und ich sage jetzt nochmal wäre. Ja. Naja, wir haben alle schon von den Feuerwehrleuten gehört, die Feuer legen, damit sie auch mal, weißt du, und von den Linken, die rechte Graffitis sprühen. Also. Oder der Linke, der die Messerattacke irgendwie erfunden hatte. Und oder was? Die Türkin, die vergewaltigt wurde und gesagt hat, das wären Deutsche gewesen. Ja, ja. Habe ich heute gelesen, ja. Die Täter waren eindeutig europäischen Aussehens in einem Polizeibericht. Das habe ich auch nicht verstanden. Was ist denn ein eindeutig europäisches Aussehen? Ja, entweder Ire, Finne oder Grieche, sucht dir eins aus. Und ich meine, ich möchte das sogar noch herausstellen, das ist halt auch menschlich, dass sich Menschen einfach dumm auch verhalten. Aber die Presse muss halt irgendwann mal auch merken, dass ihre Schützlinge halt auch Menschen sind, die sich auch daneben benehmen und aufhören, die wie so Heilige auf den Stuhl draufzusetzen und behaupten, dass mit denen alles in Ordnung ist. Ach also, ja, das wissen die ja schon. Ne? Also das hört man ja über so Sachen wie wie Julia Schramm halt eben auch. Ne? So nach dem Motto, ja, die können sich ja überhaupt keinen Fehler mehr erlauben und so weiter und so fort. Also, das denn auch? Warum ist das denn so? Weil die halt immer als. Ja, aber warum ist das denn so? Weil die immer so als perfekt und makellos hingestellt werden, ja? Naja. Ja, und weil sie vor allem. Ist halt egal, die können halt machen, was sie wollen, ne, im Prinzip. Die haben halt völlige Narrenfreiheit, weil sie ja zu den guten Leuten dazu gehören. Ja, aber ich meine damit nur, dass sozusagen auch wenn man innerhalb des Streams und innerhalb von den Leaks sieht, dass sich diese Menschen absolut fragwürdig moralisch daneben benehmen und einfach schlecht, also von den Leaks ja einfach schlechte Menschen sind, dass es immer noch Menschen sind. Dass man sozusagen die Menschlichkeit noch sieht. Mhm. Das will ich nur rausstellen, dass es immer noch Menschen bleiben, auch wenn sie sich richtig asozial und gesellschaftsschädigend verhalten. Ja, ich fände es toll, wenn einige von denen irgendwie mal sagen würden, ich habe drüber nachgedacht, das war falsch, aber außer Ian Mais Chong habe ich bisher halt leider auch niemanden gesehen. Ja. Weil ich weiß nicht, wir sind hier auch eine Gruppe aus Leuten, die sich mit Gamergate beschäftigen und ich weiß nicht, ob einer von uns, keine Ahnung, sich auch nur annähernd so einen Fingerhut voll von dem mehr an Harassment irgendwie auf die Fahne schreiben müsste. Nee, also das kann ich ganz klar sagen, während meiner Zeit in Gamergate habe ich niemanden gedoxt oder harassed oder so, ich habe immer nur versucht, wie soll ich sagen, ich wollte immer, dass sich was verbessert, ne? Mhm. Und dazu gehört dann halt eben für mich auch, dass man sich nicht wie ein riesengroßes Arschloch aufführt. Ich meine, manchmal war ich natürlich ziemlich spitzzüngig und so, aber das ist halt, ich habe ja schon gesagt, bei Gamergate, es war dann halt, wenn sich die Fronten verhärtet haben, dann wird halt auch die Sprache rauer. Aber im Endeffekt wollte ich eigentlich nur, dass jetzt endlich mal Transparenz herrscht und die Leute eigentlich immer die ganze Zeit verarschen, ja, und versuchen, irgendwelchen Clickbait-Headlines Gamer verarschen und sagen, guck mal, das ist Gaming-Content. Ja, ey, komm, weißt du? Ja. Mhm. Mal abgesehen. Ja, ich erinnere nochmal den... Ich erinnere nochmal an den Ebmeier, ne? Der hat sich ja auch irgendwie als, oh, alle waren so frech zu mir, oder wie, was hat er irgendwie gemeint da? Jetzt will sich keiner bei mir melden. Gesprächsangebot, oh, keiner will sich bei mir melden. Dabei haben wir uns alle haben uns angeboten. Dann kam er da irgendwie um 13 Uhr und meinte, oh, gestern habe ich gesagt, hier und da, und alle waren, wie hat er das formuliert, irgendwie, ich wurde beleidigt oder irgendwie sowas hat er geschrieben. Der Ebmeier ist halt so eine Person, wo ich sagen muss, die hat mich dazu inspiriert, mir ein Buch über Soziopathen zu kaufen. Der Mann sollte mal 14 Ave Maria und 12 Rosenkränze beten, um Abbitte für seinen Schwachsinn zu leisten, nachdem er in die Conleaks reingeguckt hat. Ja. Wie ist das eigentlich? Können wir 2022 dann damit rechnen, dass das Weltraumaffendenkmal eingeweiht wird, wenn wir bis 2020 rehabilitiert sind? Hoffe ich doch. Wobei ich das Denkmal auf dem Mond haben möchte, nicht auf der Erde. Das wäre schon auch cool eigentlich. Aber ich habe halt überlegt, ob wir nicht den Mount Rushmore nehmen und das einfach ummeißeln. Ja, das wäre gut. Und bis 2020 war nicht bis dahin das Jahr des goldenen Affens auch? Mhm. Ja. Na dann. Ja. Wenn ihr genauere Informationen zu den Journalisten und den Interessenkonflikten haben wollt, empfehle ich euch deepfreeze.it. Muss man natürlich Englisch für können, leider. Aber da ist Journalist für Journalist, Verfehlung für Verfehlung, alles minutiös ausgearbeitet, auch für Journalisten verständlich. Und Teile der Artikel findet man auch auf meinem im Moment im Winterschlaf befindlichen Gamergate-Blog.de wieder, wenn man sich da über Gamergate nochmal näher zusammenlesen will. Und falls das wirklich jemand hören sollte, der darüber auch nochmal schreiben will oder so, da wir sind alle ständig auf Twitter zu finden. Ja, meldet euch, falls es da noch irgendwo Journalisten gibt, die, die das Beruf, also den Beruf halbwegs ernst nehmen. Und es wäre schön. Gehabt euch wohl, liebe Menschen da draußen. Wir sehen uns Sonntag. Bis dann.